Magazin. Hey, das geht ja richtig ab. Ich habe das Tanzen angefangen jetzt zu dem Jingle. Haha, das war gut. Guten Abend euch allen. Ja, es geht mal wieder los hier mit uns beim Magazin von der Pottunion. Mit dabei sind heute zwei Gäste. Einmal haben wir den Martin. Hallo Martin. Hallo zusammen, schönen guten Abend. Und der Ron ist dabei. Hallo Ron. Hallo. Ja, wieder erwartend ist der Poughkeepsie auch da, trotz Pilotenstreik und was es dann noch alles gab, hat er es wieder zurückgeschafft. Hallo. Wer hat mich nicht erwartet? Dann gehe ich. Tschüss. Hallo. Ja, du bleibst jetzt hier. Und Rico ist auch dabei. Hallo, Rico. Guten Abend, mein Land. So, was haben wir heute? Nach den Feedbacks kommen dann die Themen. Und da wollen wir den Ron Bühler ein bisschen vorstellen. Dann sprechen wir ein wenig über Daimhardt. Es gibt was Neues von Auphonic. Die Software hat ein Update bekommen. So, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ein Gemeinderat jetzt dauerhaft online. Ja, und zum Schluss haben wir noch alle Highlights und ja, das war's im Grunde genommen. Fangen wir mal an mit den Feedbacks. Rico? Ja, es gab natürlich nur relativ wenige Feedbacks aus dem Grund heraus, weil wir ja erst gestern veröffentlicht haben. So, wieso, dass wir es gestern veröffentlicht haben, kommen wir gleich noch. Und es ist ja schon wie letztes Mal so, dass Leute, die Audio-Feedbacks geben, nachher bei uns in der Sendung sind. Das scheint irgendwie dazu zu gehören. Aber ich spiele jetzt trotzdem das Audio-Feedback ein. Hallo, liebe Pottunion. Hallo, lieber Rico. Hallo, lieber Jörg. Und wer sonst noch alles in der Leitung hängt. Ich wollte mich bedanken. Ich habe gerade vom Christian von der Hörsuppe gehört, dass morgen Abend das neue Magazin live aufgezeichnet wird. Ich weiß nicht, ob ich da direkt dabei sein kann. Das wäre natürlich auch gar nicht so schlecht. Aber bevor ich jetzt keine Gelegenheit habe, euch zu danken, direkt zu danken, mache ich das lieber hier als Aufzeichnung. Ihr habt in der letzten Magazinfolge ausführlich auf mein kleines Projekt hingewiesen, das Popodest, also Podcaster Porträt der Stunde, was ich anlässlich des Podstock 2014 da ins Leben gerufen hatte. Ganz herzlichen Dank dafür und auch für den Aufruf, da weiter mitzumachen. Ich sammle nach wie vor Podcaster-Porträts. Diese 10 Fragen geben mir einen relativ guten Einblick darüber, mit wem man es da eigentlich zu tun hat und was die Motivation des Einzelnen oder der Einzelnen ist, sich mit Podcasts zu beschäftigen. Das ist ja teilweise sehr unterschiedlich, wenn auch manchmal sehr ähnlich. Aber ich erlebe halt diese Podcast-Welt als ziemlich bunte Welt, und aber aufgeschlossen. Und ich habe das dem Jörg gegenüber versucht, mit dem Wort Humanismus irgendwie zu erklären. Also das hat man beim Podstock ganz gut gemerkt. Und ich habe auch andere Veranstaltungen schon erlebt, wo man einfach das Gefühl hat, man trifft auf Menschen, die sehr aufgeschlossen sind, auch unterschiedlichen anderen Dingen gegenüber. Nicht, dass es da nicht auch ein paar Animositäten gibt und manchmal auch Reibereien, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für die Erwähnung. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, am 3. Oktober, falls ich das noch da machen darf als kleine eigene Werbung, am 3. Oktober findet in Witten an der Uni dort ein Treffen von Wissenschaftspodcastern statt. Das hatten wir letztes Jahr schon mal als Workshop angedacht. Dieses Jahr ist es eine Idee, die vom Florian Freistetter geschaffen worden ist und ich habe das aufgegriffen und schaffe sozusagen den organisatorischen Rahmen gemeinsam mit dem Nicolas Wörl vom Methodisch Inkorrekt Podcast. Falls da jemand interessiert ist, da teilzunehmen, das ist offen für jeden. Es ist allerdings kein Hörertreffen, sondern es soll wirklich darum gehen, wie macht man Podcasts, welche Formate gibt es, welche Inhalte, welche Schwierigkeiten vielleicht auch an Gesprächspartner zu kommen oder was auch immer. Da kann man sich, wenn man näher interessiert ist, unter radiomono.net informieren. Da gibt es auf der rechten Seite so ein stilisiertes Ohr. Und die Veranstaltung heißt auch Ganz Ohr 2014. Also da würde ich gerne an dieser Stelle ein bisschen Werbung für machen. Und natürlich auch, um das den Bogen zu schließen, für das Popodest, also Podcaster Porträt der Stunde at home, kann ja jeder machen. Und Rico, du musst die Frage 2 nicht beantworten. Lass sie einfach weg. trotzdem, ich freue mich über jeden Beitrag. Alles Gute an die Pod-Union und alle, die da sind. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Nein, hallo Martin. Also vielen Dank mal für das Audio-Feedback. Und da können wir jetzt gleich wieder Audio-Feedback zu dir geben, da du ja da bist. Also zuerst einmal fangen wir von hinten an. Die Altersfrage. Also es geht mir bei der Altersfrage nicht um mein Alter. Ich bin 50, das wissen die meistens, die es wissen wollen. Aber ich finde die Frage als solches bescheuert, weil sie eben distanziert. Sowohl von den jungen Leuten, weil wenn ein 20-Jähriger kommt oder noch jünger und sagt, er ist 20, was läuft bei den Köpfen ab der Älteren? Wäre zuerst mal trocken in den Ohren. Und umgekehrt dasselbe, wenn ein Jüngerer irgendwie fragt, wie alt bist du? Du bist 50 und wie wir von den Leuten, die du ja auch aufgenommen hast am Podstock, ist ja 50 bereits halbtot, ist das natürlich auch wieder so eine Art von Vorurteil. Und was bringt diese Frage, was ist das für eine Information, wenn du weißt, wie alt das jemand ist? Und ich denke mir, gerade als Podcaster finde ich es ja unheimlich spannend, nicht zu wissen, wie alt das die Leute sind. Weil ich habe schon mit Leuten hier Leute getroffen, die ich als extrem reif empfand und fand, hey, tiefe Diskussion und total spannend und. Und als ich sie getroffen habe, kam raus, dass sie erst 20 sind. Und ich habe auch schon totale Kindsköpfe, wo ich dachte, ob die schon volljährig sind, ist fragwürdig. Und die waren knapp vor der Pension getroffen. Und genau das finde ich ja spannend, also eben nicht in diesen Kategorien zu denken. Darum frage ich mich, wieso hast du die Frage überhaupt in die Frageliste aufgenommen? Naja, mir ging es darum, ein Bild von der Person zu bekommen. Und die Frage ist, wo kommt der Mensch her? Also nicht nur das Land, also nicht nur die Stadt, aus dem der Mensch kommt, sondern auch nach Möglichkeit das Land. Weil wenn wir von deutschsprachigem Podcast ausgehen, also dann kann es ja Schweiz, Österreich, Deutschland oder was haben wir da noch? Ja, es gibt noch irgendwelche anderen Länder, wo auch Deutsch gesprochen wird. Liechtenstein zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, und dazu, also zu einer, sagen wir mal, zu den Personalien üblicherweise gehört eben dann auch das Alter. Ich persönlich finde das eigentlich ganz gut zu wissen ungefähr. Ist das jetzt jemand eher so, der zu den Digital Natives gehört oder zu den Digital Immigrants? Und persönlich habe ich da überhaupt keinen, also ich mache gar nicht diese Vorurteile da dran fest, wie du sie befürchtest. Also zum Beispiel Jan und René, die wir da kennengelernt haben, die zwei vom Grundrauschen, das ist mir völlig egal im Umgang, ob die jetzt 20 Jahre oder noch jünger sind oder nicht. Also die behandle ich in keiner Weise anders als jemanden, der schon wie ich dann eben auch Ende 40 ist. Mhm. Also was soll dann die Frage, wenn sie dir sowieso nichts bringt? Und ob sie Digital Native sind, wann sie geboren sind, ist doch, das war vor ein paar Jahren noch irgendwo ein Thema, ist doch heutzutage kein Thema. Also auch du kennst Leute, die irgendwo, auch wenn sie vor der Internetzeit geboren sind, jetzt sich auf dem Internet bewegen und genau wissen, was sie tun und was sie eben nicht tun sollten. Und es gibt, wenn ich so meine Teenager in der Schule sehe, meine Schüler, wo ich dann irgendwo finde, hey, wie viel Mal muss man dir das noch sagen? Alter ist ein Vorurteil wie Schwarz, Weiß, Mann, Frau und so weiter und so fort. Das löst automatisch irgendwas aus. Ja, bei mir witzigerweise nicht. Also ich finde es einfach nur interessant zu schauen, welchen Lebensabschnitt sozusagen hat dieser Mensch und vielleicht welche Lebenserfahrung. Also wir haben da letztens zum Beispiel gesprochen über das künstliche Geräusch beim Blinker. Also wenn ich im Auto fahre und mache den Blinker, dann ist es ja ein künstliches Geräusch und ich kenne auch noch eine Zeit, wo das ein echtes Relais gewesen ist, wo es also klack, klack, klack gemacht hat. Das kennt heute kaum noch jemand von den 20-Jährigen wahrscheinlich. Und da macht sich einfach sowas dran fest, aber das hat jetzt nichts mehr zu tun, dass ich mit denen nicht über Podcast reden kann. Interessant aber vor allen Dingen auch, glaube ich, was treibt denn einen 17-Jährigen dazu, Podcast zu machen und was treibt vielleicht jemand, der erst mit Ende 30 angefangen hat, Podcast zu machen? Ich glaube schon, dass das irgendwie ein bisschen eine unterschiedliche Motivation dann eben auch abbildet. Und das ist einfach mal so als Einstieg interessant. Ich kann aber auch gut verstehen, wenn jemand sagt, das möchte ich nicht beantworten. Rico, du bist nicht der Einzige, der an der Stelle sagt, nee, da möchte ich nicht. Es gibt also auch noch andere Personen, die das geschickt umschifft haben, diese Frage. Ich weiß, ich höre ja die Dings fleißig mit, die bis jetzt erschienen sind. Ach, du bist das? Naja, ich kann mir vorstellen, da die Aktion ja absolut toll ist, dass du relativ große Downloadzahlen hast, oder nicht? Also ich habe da heute mal so reingeguckt, es sieht nicht nach Größe aus. Also es ist eher so sporadisch. Wie sieht es eigentlich aus? Machen die Leute mit oder musst du sie fast erschlagen, dass sie mitmachen? Oder wie sieht das aus? Das ist unterschiedlich. Also ich habe so, nachdem wir vom Podstock zurück waren, hatte ich so 10 Leute vielleicht angesprochen und davon haben alle, zwei haben gesagt, nee, das aus Zeitgründen kriegen wir das nicht hin. Dann habe ich von den 10 haben dann 8 gesagt, oh, tolle Idee, und von denen haben es dann vielleicht 4 auch in die Tat umgesetzt und die anderen, auf die warte ich halt noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine Zeitfrage ist. Ich habe aber auch dazu gesagt, es ist halt nicht eilig. Also das ist ja jetzt keine Sache, die morgen fertig sein muss. Und ich werde aber ab und zu wahrscheinlich nochmal dran erinnern und mal gucken, ob wir nicht noch ein paar zusammenkriegen. Oh, du, das mit der Zeit, das ist aber doch, ich weiß nicht. Das ist ungefähr das Gleiche, als wenn ich sage, oh, ich habe mir die Zunge entzündet, ich kann jetzt nicht reden. Das geht nicht. Ich meine, das dauert doch höchstens 10 Minuten. Ja, ich muss ja das, die Antworten ernst nehmen, die ich bekomme. Und wenn mir jemand sagt, so, ich habe irgendwie, ich habe gerade überhaupt keine Zeit, mich um meine unmittelbaren eigenen Sachen zu kümmern, da möchte ich nicht noch fremder Leute Ideen irgendwie verwirklichen, dann nehme ich das erstmal so, wie es gesagt ist. Ja, okay, klar. Ich dachte jetzt so, die hast du nicht per se dann, sondern das ging dann übers Internet irgendwie. Da hätte er schon mehr machen müssen, also auch Aufnahme und so weiter. Bisschen mehr. Ja, gut. Ich gehe davon aus, dass jeder Podcaster in der Lage ist, einen Rekorder anzuwerfen und entweder kurz bevor eine eigene Aufnahme gemacht wird oder am Ende der eigenen Aufnahme kurz diese Fragen aufzuzeichnen und dann diesen Schnipsel da, diesen MP3-Schnipsel zu verschicken. Ich glaube auch, dass das eher so eine verklausulierte Antwort ist, nee, ich möchte eigentlich nicht. Aber okay, ne? Manche sagt's direkt, manche sagt's halt auf Umwegen und dann ist es halt auch okay. Also ich will ja niemanden dazu zwingen. Es ist eine ganz witzige Sache. Also ich persönlich habe großen Spaß dran und ich fand das so sehr schön. Der Jérôme Brunel, der hat auch mitgemacht. Der ist ja auch Mitglied der Pod-Union und auf die Frage, welches Format er so verwendet, sagt er, ja, ich möchte ein dialogisches, wenn ich so alleine am Mikrofon sitze, das funktioniert irgendwie nicht. Ach, was mache ich denn gerade hier eigentlich? Kam also selber auf so eine Idee. Das fand ich total niedlich. Ja, ich meinte das jetzt so, wenn du jetzt mit deinem Rekorder rumgehst und wie jetzt bei Podstock zum Beispiel, gehst auf die Leute zu, da kriegst du schon eher mal Antworten, als wenn du jetzt jemanden anschreibst und sagst, hier kannst du mir mal was aufnehmen, weil es schon ein bisschen mehr Aufwand ist, finde ich. Ja, das mag sein. Also der Christian Cordes zum Beispiel, der hat darum gebeten, dass ich das per Skype mit ihm mache. Da habe ich ihm einfach die Fragen vorgelesen und hat geantwortet. Das funktioniert auch. Aber letztendlich, meine, wer lesen kann, kann das im Prinzip auch eben alleine machen. Also da gibt es ja schon genug Beispiele jetzt auch, die das dann quasi at home und für sich selber gemacht haben. Also ist möglich, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, da will ich nicht mitmachen. Es ist ja einfach nur so eine... Ja, eine Spaßaktion eigentlich. Mit ein bisschen ernsten Hintergrund. Also ich möchte schon so diese Bandbreite mal so ein bisschen darstellen, weil ich selber, ich gucke echt auf diese Podcast-Landschaft mit ganz großen, staunenden Augen, was da alles möglich ist, von dem Personal-Podcast, der also einfach nur erzählt, wie der Tagesablauf ist, von den Grundrauschen-Leuten, die da irgendwie so eine Kasperaden abziehen, und dann gibt's auch sehr, sehr ernste Gespräche. Wir sind alle irgendwie auf demselben Weg, aber auf ganz vielen verschiedenen Varianten, und das finde ich unheimlich spannend. Ja, muss man dann von dir eingeladen werden, dass man da etwas abliefern kann? Nein, also ich lade nur die ein, die mir gerade so vereinzelt vor die Flinte laufen, hätte ich beinahe gesagt. Nein, ich bin kein Jäger. Jeder darf mitmachen, also jeder, der sich angesprochen fühlt, ich spreche Einzelne direkt an, dass ich dann sage, ich habe hier so eine Aktion laufen, würde mich freuen, wenn du mitmachst, aber im Prinzip kann jeder, der da sich jetzt auch von dem Text, der da jetzt geschrieben ist, von mir angesprochen fühlt oder wenn er sich das anhört, was die anderen gesagt haben und sagt, da möchte ich aber bitte auch mitmachen. Gerne, immer schicken, ich baue das da gerne an. Es gibt doch auch irgendwo eine Seite, wo die Fragen stehen, ne? Ja, ganz genau. Also wenn man jetzt im Moment auf radiomono.net geht, da ist auf der Startseite gleich, da sind diese Selbstporträts sozusagen untergebracht und oben über diesen Selbstporträts sind zwei Links. Der eine beschreibt, warum das überhaupt so gekommen ist und der andere sagt, wo die Fragen sind und wie man mitmachen kann. Ja gut, also Bob wurde ja schon von dir aufgenommen am Podstock. Wie sieht es mal mit Martin aus? Also Martin Poughkeepsie, hast du schon? Ich habe noch gar nichts, nee. Wann wirst du? Gute Frage. Ich habe keine Zeit. Nee, Quatsch. War ja gerade, wie ich gehört habe, erst zurückgekommen und gehe ja schon fast wieder. Muss ich mir genauer anschauen. Bis wann habe ich Zeit? Das ist die wichtigere Frage. Bis zum Ende des Internets. Das ist gut. Gut, dann kann ich es auf meine To-Do-Liste setzen. Wie sieht es mit Ron aus? Hast du schon? Nee, ich habe auch noch nicht. Ich muss gestehen, ich habe heute in der Mittagspause erst das erste Mal davon gelesen, als ich mir nämlich angeschaut habe, was so bei der Podunion die letzte Zeit so Neues kam. Und da habe ich das Popo-Test mir mal angeschaut. Aber auf dem iPhone war das nicht wirklich schön, sich da durch die Fragen-Karteikarten zu klicken. Deswegen habe ich mir das als Erinnerung nochmal reingeschrieben, dass ich dann jetzt am Wochenende mir das mal anschaue. Und selbstverständlich werde ich da auch mitmachen. Oh, danke, das ist schön. Freut mich sehr zu hören. Und jetzt wäre natürlich noch unser MC wird wahrscheinlich nicht mitmachen können. Aus zeitlichen Gründen, weil er da im Großprojekt drin ist und so weiter. Und Christian gehört ja noch dazu. Den hat er schon abgeliefert? Christian von der Hörsuppe? Nee, der hat auch noch nicht abgeliefert. Wie wir heute gelernt haben im Forecast, verträgt er überhaupt keinen Druck. Also es wäre schön, wenn er kommen würde, aber er muss nicht. Das ist die größte Chance, dass er kam. Genau, ich glaube, der muss erstmal eine neue Podcast-Kemenate finden. Der weiß ja gerade nicht so genau, wo er eigentlich sein Mikrofon hinstellen soll. Er muss sich da eine Telefonzelle basteln. Aber wir begrüßen Christian auf jeden Fall und danken ihm übrigens auch noch hier sehr nett für den Forecast, den er heute gemacht hat und ausführlich über unser Personalproblem gesprochen hat. Und da möchte ich gleich dazu kommen, weil wir kommen nachher noch ausführlich auf Martin Rötzl zu sprechen, auch auf die Details, weil mich würde dort ja auch noch interessieren, wie das mit diesen Wissenschaftspodcasts da ist. Aber da kommen wir noch gleich drauf. Ich möchte noch schnell die Feedbacks ein bisschen abschließen, weil sonst sind nämlich keine reingekommen, weil wir ja eben verspätet veröffentlicht haben. Und das hat seinen Grund, weil im Moment gibt es zwei Möglichkeiten, dass die Folge veröffentlicht wird, das geschnitten, Shownotes etc. Und das ist entweder Jörg oder ich. Und Jörg oder ich haben sehr viel zu tun, also sind wir da nicht dazugekommen. Deshalb, wie eben Christian heute im Forecast wunderschön gesagt hat, wir suchen dringendst Leute für das Magazin. Und zwar nicht einfach nur Gäste, also nicht nur toll, dass wir Gäste haben, aber auch Leute, die bereit sind, längerfristig ein bisschen mitzuarbeiten, mitzugestalten natürlich auch, mit das ganze Konzept auf den Kopf zu stellen etc. pp. Das wäre zum Beispiel Redaktionsarbeit, nämlich zu suchen, was man da so für Themen auffinden könnte, das im Podcast. Dann suchen wir ja schon ewig lang einen Türsteher, der so ein bisschen den Chat ein bisschen mitbetreut und so weiter während der Aufnahme. Muss auch nicht mitsprechen. Und nach der Aufnahme eben Shownotes schreiben, respektive das Ganze schneiden und veröffentlichen und so weiter und so fort. Das suchen wir nicht nur fürs Magazin, sondern auch für das Podcasting. Auch dort haben wir massivsten Personalmangel. Auch da suchen wir dringend Leute. Ja, und von der restlichen Podunion rede ich nämlich gar nicht, weil einfach hier auch noch eine Entschuldigung für alle Anmeldungen, die noch nichts von mir gehört haben. Und das ist zum Teil 6 Wochen alt. Es tut mir unheimlich leid, ich komme einfach nicht dazu. Für die, die mir schon lange gesagt haben, du kannst die Seite veröffentlichen. Es kommt, Leute. Also auch da suchen wir dringendst Hilfe. In der letzten Folge haben wir auch noch darüber gesprochen, dass wir ja eben ein Personalproblem haben und dass das eben auch das Pottwichteln in Frage stellt im Moment, dass wir dringendst anfangen sollten und da wir eben Leute suchen. Und dass wir eigentlich heute sagten, ob ja oder nein, aber ich denke, wir verlängern das nochmal um 2 Wochen, weil weil das gestern also, bekannt wurde. Ja, Rico, einen habe ich schon, der mitmacht. Ich. Was? Du. Ja, und noch jemanden. Aha, wer denn? Der Kai. Der hat mir gesagt, er wäre bereit, mitzuhelfen. Super. Und okay. Sind wir schon zu zweit, ja. Also okay. Der wird mal bestimmt noch was finden. Ja, hoffentlich. Also für alle, die Interesse haben, meldet euch entweder direkt bei uns oder über info@pottunion.com. Ein Mail schreiben und so weiter mit euren Kontaktdaten und so weiter. Und in der nächsten Magazinsendung werden wir dann sehen, ob wir das weitermachen und wie und wo und so weiter und wann die erste Sitzung startet. So, das wäre es zu dem Feedback gewesen. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Gast, würde ich sagen. Wir haben ja zwei. Zu unserem ersten Gast. So, der Rund 2. Genau. Ich sehe hier so ein kleines Foto. Wie gesagt, das ist der Ron und das ist so ein kleines Kind, sag ich mal. Der Ron ist jetzt kein kleines Kind mehr. Der hat so einen Kopfhörer auf, der sieht voll niedlich aus. Ist das so irgendwie so ein Bild von dir, was du so immer so nimmst als Avatar im Internet, oder? Nee, ich persönlich habe als Avatar eigentlich immer ein Testbild, wo mein Name mit drin steht. Aber das ist so, wenn mich jemand fragt, zeig mir doch mal ein Bild von dir, dann nehme ich gerne das mit dem kleinen Jungen drauf, weil es ist ein Bild von mir und das muss reichen. Ja, und was machst du so? Wieso? Hast du so ein Radiogesicht oder so? Entschuldigung, bist du denn so ein hässlicher Mensch oder was ist los? Das ist eine harte Frage. Nein, würde ich jetzt persönlich sagen, nein. Ich kann ja mal meine Frau fragen, was sie dazu sagt. Aber aber es gibt eigentlich halt nicht viele Bilder von mir, weil ich, weiß nicht, mag das fotografiert werden irgendwie nicht so. Also es liegt einfach daran, dass noch niemand geschafft hat, von dir ein vernünftiges Foto zu machen. So ungefähr. Also wir schicken dir einen Fotografen. Oder er kommt uns einfach mal besuchen irgendwo. Und dann aber heimlich welche. Er war angesagt für das Podcaster-Barbecue und hat gekniffen. Ja, nee, gekniffen habe ich nicht. Ich wollte eigentlich aufs Podstock. Allerdings ist mir halt meine Firma dazwischen gegrätscht mit einem Firmenumzug, der jetzt momentan seit ein paar Monaten irgendwie meine Wochenenden und sowas auffrisst. Und da fiel leider das Podstock mit runter. Aber für nächstes Jahr habe ich mich jetzt schon mal direkt in diese Liste vom Podstock eintragen lassen für die Vorreservierung der Karten. Nächstes Jahr wird das mein Jahresurlaub. Da gehe ich auf alle Fälle hin. Und so im Herbst an das Podlove-Ding nach Berlin, nicht? Ist das nichts für dich? Muss ich schauen, ob das passt. Ja, was zeitlich im November? Nächstes Jahr, dieses Jahr. Das hängt ganz stark davon ab, wie das jetzt mit der Firma weiterläuft. Ne? Also der Umzug, wir haben das geht jetzt ein bisschen zu weit, um das in den Podcast breitzutreten, aber da sind halt Firmenverschmelzungen stattgefunden und da muss einiges reorganisiert werden, gemanagt werden und sowas. Und das frisst momentan halt meine ganze Zeit auf. Mal schauen, wenn es klappt, muss ich mal gucken. Ich kenne da jemanden in Berlin, bei dem könnte ich auch unterkommen. Und mal schauen. Dann hast du ja gar keine Zeit zum Podcasten. Podcastest du überhaupt? Ja, ich podcaste schon, und zwar den Runner-Podcast. Und da hast du allerdings recht. Ich habe da momentan auch ganz wenig Zeit für. Ich habe jetzt eigentlich immer so alle 3 Wochen eine Folge rausgebracht und hatte jetzt allerdings im August überhaupt gar keine Zeit zum Podcasten. Deswegen war das leider ein folgenloser Monat. Habe jetzt aber erst kürzlich wieder eine rausgebracht und versuche jetzt so langsam diesen 3-Wochen-Rhythmus irgendwie wieder hinzukriegen. Ist das wie bei mir so ein Personal-Podcast oder ist das so ein Technik oder in welche Richtung geht das denn? Nee, ist ein Interview-Podcast. Das heißt, ich habe verschiedene Themen, die mich halt interessieren und lade mir dann immer zu diesen Themen jemanden ein, der da auch spezifisch was dazu zu sagen hat. Und interview denjenigen dann halt über dieses Thema oder aber lad mir halt auch einfach nur jemanden ein, der auch zu dem Thema was zu sagen hat und unterhalte mich dann darüber. Piloten und Stewardessen? Haha. Nein, es ist... Du hast ja schon mehrfach im Podcast erwähnt. Genau, es ist weder ein Podcast über das Fliegen noch über Klimaanlagen, sondern es ist einfach nur die zusammengestauchte Schreibweise von Ron on Air, weil Ron on klingt so ein bisschen holprig, deswegen ist es halt zusammengestaucht zu Ronair. Ah ja, und machst du das zu Hause in einem Studio oder wie wir jetzt über irgendwelche Tools im Internet? Nee, ich habe mir hier im Büro, zumindest in dem alten Büro, in der Firma eins der Büros genommen und habe das entsprechend ausgestattet zum Podcasten und fahre halt dann immer in die Firma, beziehungsweise wenn ich zu Hause bin, laufe ich in die Firma rüber zum Podcasten. Und ist kein Live-Podcast, sondern ich zeichne es entsprechend auf. Oder jetzt kürzlich hatte ich einen Interview-Podcast gehabt mit einem Unternehmen und dann bin ich halt zu denen in das Unternehmen gegangen und habe mein Equipment mitgenommen und habe das dort aufgebaut und dann halt das Interview durchgeführt. Naja, oder die kommen halt zu dir dann in diese Firma, wo du da bist. Oder das halt dann übers Internet, also über Skype, Mumble, Telefon. Also sowohl als auch, du machst da ganz flexibel. Ja, schön. Ja, ich finde das ja interessant. Ich habe das selber noch nicht gemacht, wenn man sich so gegenüber sitzt. So, also übers Internet, das macht man ja jetzt immer, also ich zumindestens. Aber dass man so beieinander sitzt und sich so mit dem Bier mal so zuprosten kann, weißt du? Dass man sich in die Augen guckt, das finde ich sehr interessant beim Podcasten. Würde ich gerne mal machen, sowas. Ja, das ist auch wirklich eine ganz andere Sache. Also ich habe das ja jetzt schon festgestellt, wenn ich mit, ich habe mit einem Arbeitskollegen von mir schon 2 oder 3 Folgen gemacht, der dann halt wirklich auch mit bei mir gegenüber sitzt. Und das ist was ganz anderes, wenn man Auge zu Auge und sich unterhalten kann, als wirklich nur übers Internet und in sein Mikrofon guckt. Aber du machst ja noch mehr als nur Podcast. Du hast ja da audiotechnisch noch andere Geschichten auf Lager, oder? Ja, ich spreche auch noch in non-kommerziellen Hörspielen mit und habe auch schon welche geschrieben, wobei davon halt bisher noch keines veröffentlicht ist. Das eine ist immer noch seit langer Zeit im finalen Schnitt. Hoffe, das kommt irgendwann auch mal raus. Ich muss mal den Cutter fragen, ob er da schon weitergemacht hat. Und ja, und dafür habe ich aber nochmal einen anderen Raum, der wirklich so eingerichtet ist, dass die Aufnahmen halt studioähnlich sind. Wie kommt man zu non-commercial Hörspielen? Da gibt es Communities im Internet. Also ich bin, wenn ich dafür Werbung machen darf, beim hörspielprojekt.de. Das ist halt eine Community, wo jede Menge Sprecher, Skriptschreiber, Leute, die dann den Schnitt machen. Da könntest du im Übrigen jemanden suchen, der die Podcast-Folge schneidet. Oder Leute, die die Sounds generieren, Musiker, das trifft sich da alles. Und dort werden dann entsprechend immer für die Hörspiele halt Leute gesucht. Und dort schickt man dann halt seine Takes rein fürs Casting. Und ja, wenn man da eine Rolle bekommt, dann spricht man entsprechend dort ein. Also da kann sich jeder melden, der mal Lust hat, das auszuprobieren. Genau, jeder, der, sage ich mal, ein gescheites Mikrofon hat, mit dem 20-Euro PC-Gaming-Headset wird es nicht klappen, weil wenn man sich dort anmeldet, muss man halt gewisse Probeaufnahmen mit reinstellen und dann wird man dann vor den Administratoren halt freigeschaltet oder aber die sagen einem, woran man noch arbeiten muss, wenn man jetzt zum Beispiel direkt neben dem PC aufnimmt und man hat das ganze Rauschen vom PC mit drauf. Das geht natürlich nicht, weil am Ende soll es ja so klingen, als ob die Leute wirklich alle dort in dieser Szenerie drinne sind. Und wenn dann bei dem einen der Ton anständig klingt und bei dem anderen hört man die ganze Zeit den Wellensittich im Hintergrund piepen und das Rauschen vom PC, das funktioniert halt einfach nicht. Ja, das kann man sich ja auch vorstellen. Das geht nicht. Wie willst du das hinterher rausschneiden oder irgendwie? Nee, ist klar. Ja, nee. Nee. Ja, aber interessant. Ich kannte bisher nur, also ich bin vielleicht auch nicht so dahinterher gewesen bisher, aber interessieren tut mich das grundsätzlich. Bisher kannte ich nur den Martin, der da wo so Geschichten erzählt aus Köln. Ja. Kannst ja mal auf die Webseite gehen, da kannst du dir halt alle Hörspiele kostenlos runterladen, ne? Ganz legal und offiziell. Was machst du lieber? Podcasts oder Hörspiele? Kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Ich mache beides gern. Beim Hörspiel ist halt dieses in Rollen schlüpfen und versuchen halt mit seiner eigenen Darbietung quasi dieser Figur halt Leben reinzuhauchen und sich halt zu versuchen, in diese Szene reinzuversetzen. Weil man steht halt in seinem kleinen Räumchen vor seinem Mikrofon, hat da die Takes in der Hand und dann muss man versuchen, was weiß ich, sich reinzuversetzen, wie es wäre, vor einem Drachen zu fliehen oder in einem Laserfeuerkampf auf einem Raumschiff verwickelt zu sein und dann halt entsprechend dies so in die Stimme zu legen, dass man es einem dann halt auch abkauft, wenn man es hört. Das ist schwer, und die Emotionen so zu zeigen, ne? Also wenn man, ja, wenn man selber nicht gesehen wird, sondern man muss es über die Stimme bringen, ja, stelle ich mir nicht einfach vor. Ja, ist wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Am Podcasten finde ich halt schön, dass man darauf halt keinen Wert legen muss, sondern einfach frei von der Leber weg reden kann und sich halt über Themen unterhalten kann, die einen halt interessieren. Ja, das ist aber auch schon nicht einfach, wenn man es nicht gewohnt ist. Das Podcasten meinst du? Ja, ich meine jetzt hier so das Moderieren zum Beispiel, da habe ich schon Schwierigkeiten, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, ne? So frei zu sprechen, ist auch eine Übungssache. Also das ist jetzt klar nicht so anspruchsvoll wie jetzt so ein Hörspiel zu gestalten, aber ist auch nicht ohne. Nee, definitiv nicht. Aber das ist ja was, was du gewählt hast, weil es dir liegt. Jeder sucht sich ja das aus, was einem liegt. Und dir macht es Spaß, in ein Mikrofon zu sprechen. Anderen macht es Spaß, vor eine Kamera zu treten. Das muss einem auch liegen, ja? Oder sich vor eine Menge zu stellen von 30, 40 Leuten und etwas vorzutragen. Das ist auch nicht für jedermann. Das muss einem auch irgendwie dann liegen. Da muss man auch den Mut dazu haben. Halt. Ja, und üben ist schlecht. Vor Publikum üben, ne? Also entweder stehst du vorm Publikum oder nicht. Ja. Was sind so deine nächsten Podcast-Ziele? Was nimmst du dir da so vor? Erstmal halt wirklich die Zeit aufzubringen, neben Arbeit und Familie jetzt noch zu podcasten. Ich habe eine ganze Liste an Themen, die ich jetzt abarbeiten möchte. Habe entsprechend auch schon die jeweiligen, weil so ein paar Sachen dabei sind, Unternehmen und so, die jeweiligen Presseabteilungen angeschrieben und hoffe da auf Antworten. Und ja, hoffe halt ein paar gewisse Leute ins Interview zu bekommen. Das wäre ganz schön. Und das sind so meine nächsten Ziele. Größere Ziele, die man sich so steckt für die Zukunft, weil man weiß, die erreicht man nicht so schnell, wäre zum Beispiel Harald Lesch mal ins Interview zu bekommen. Das wäre ein Riesenziel. Ja. Aber das wird sehr, sehr, sehr, sehr schwierig werden. Aber man soll sich ja sehr schwere Ziele setzen, damit man es auch nicht so leicht erreicht. Und das muss immer für Ron Air sein. Oder überlegst du dir auch mal für ein anderes Format irgendetwas zu produzieren? Ich habe ja jetzt schon verschiedene Podcast-Formate gemacht in der Vergangenheit. Und was ich mir halt bei Ron Air als Ziel gesetzt habe, ist halt keine gewisse Sparte damit zu bedienen, sondern flexibel halt in alle Richtungen gehen zu können. Ich habe jetzt Podcasts gemacht, die halt ein gewisses Thema oder ein gewisses Genre hatten. Da ist man dann halt irgendwann eingegrenzt. Und bei Ron Air ist halt der Vorteil, ich kann halt springen. Ich habe in der einen Folge das Thema Geocaching, in der nächsten Folge habe ich mir einen Autor eingeladen, rede über E-Books. Dann rede ich jetzt wie in der letzten Folge mit Unternehmen über Bestattung in der Natur. Also ich habe da halt einfach die Möglichkeiten, nicht so festgefahren in eine Richtung agieren zu müssen. Deswegen versuche ich jetzt diese Ziele halt, die ich habe, auch im Run Air umzusetzen, weil ich bin da ja eh nicht begrenzt. Aber würdest du dich nicht wieder mehr faszinieren, in einem Team zu arbeiten? Ein Team ist immer schön. Zusätzlich meine ich jetzt einfach so. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Team ist immer schön. Man ist dann aber halt auch zeitlich ein bisschen festgebunden, ne? Weil man muss dann immer zusehen, dass man auch mit dem anderen gleichzeitig einen Termin findet, wo man Zeit hat. Aber das musst du ja mit deinem Interviewpartner auch. Ja, klar. Aber das, wenn ich mit einem Interview, sind es dann schon drei Leute, wo man terminieren muss. Ne? Wenn ich und der Interviewgast, dann sind wir nur zu zweit, wo man schauen muss. Also, aber Team, wenn das eine gewisse schön. Regelmäßigkeit hat, dann kann sich das ja auch einspielen, oder? Ich habe nichts gegen Team. Und ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe dir auch gesagt, Podcast-Magazin finde ich eine super Sache, würde ich auch gerne mitmachen. Mein Problem ist, dass donnerstags immer, wann ja auch die Aufnahme stattfindet, für meine Frau reserviert ist, da hat sie ihren Sport und da passe ich auf den Kleinen auf in der Zeit und da ist es die Teilnahme nicht möglich. Schön, dass du es jetzt gesagt hast. Also ich denke mir, das ist grundsätzlich nicht ein Problem, den Tag zu wechseln, sofern wir die Zeit nicht wechseln müssen, weil die haben wir jetzt gerade gewechselt, also es bleibt um 8, aber welchen Tag? Ich denke mir, wir suchen ja sowieso noch mehr Leute, werden wir sowieso mal sehen müssen, welcher Tag das da optimal passt. Da wird sich schon was finden, denke ich auch. Also Interesse ist da. Ich hab aber noch eine Frage. Ich hab hier gelesen mit diesem Recurve Bogenschießen. Was ist das? Bogenschießen ist klar. Wir haben uns damals aus der Weide ein Stück Strick dran und dann haben wir uns so einen Flitzebogen gebaut. Das haben wir auch, ja. Und das kenne ich, aber ein Recurve, ne? Oder wie heißt das? Recurve. Ja, was ist das? Das ist eine gewisse Bogenbauart. Dort sind die Wurfarme, du kennst es ja von früher, wenn du einen Flitzebogen gebaut hast, dann war das ein gebogener Stock. Ja, genau. Und in der Mitte hast du festgehalten und oben unten war dann halt diese Biegung. Ne? Genau. Und das nennt sich Wurfarm. Und bei einem Recurve-Bogen sind diese erst nach hinten und dann wieder nach vorne geschwungen und gebogen halt, deswegen Curve, um noch mehr Kraft auf die Sehne geben zu können durch diese Biegung. Und das ist einfach diese Bogenbauart, die nennt sich Recurve-Bogen. Ja, das muss ich mir mal angucken. Also so vorstellen kann ich mir das jetzt nicht. Der Rico hat in den Chat was gepostet. Und für alle, die es nachhören, auch in unseren Shownotes. Die sich da befinden? Was? www.podunion.com Okay. Ja, super. Gut, dann haben wir geklärt. Jetzt müssen wir bloß noch einen Termin finden, wie gesagt. Aber jetzt wissen wir, wer du bist, woher du kommst, was du machst. Aber das ist ja echt, das ist ja Wahnsinn. Der wiegt doch bestimmt eine ganze Menge, so ein Bogen, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Also da gibt's andere, die wiegen viel, viel mehr. Mit so einem riesen Holzteil in der Mitte, ich stell mir das, naja gut, okay. Wahrscheinlich ist der Rest dann leichter wie so eine Weide. Aber gut, okay, dann kommen wir zum nächsten. Da bin ich jetzt, Augenblick, ein bisschen vorbereitet. Daimhard. Nee, Martin Rützler haben wir hier erst noch stehen. Der Martin, jetzt kommen wir zu dir. Martin, du, also dich habe ich ja erstmal auf Podstock kennengelernt. Ich hatte gleich das Gefühl, also wir haben uns super verstanden. Weiß nicht, hattest du auch das Gefühl? Ich hoffe. Oh ja, Jörg, wir haben uns wirklich gut verstanden. Das Gefühl hatte ich auch, das teile ich. Super, super. Ja, also wir haben uns das erste Mal gesehen und man hat sich gleich über Gott und die Welt unterhalten und ich fand das ganz super, wirklich. Hat echt Spaß gemacht. Den einen Abend haben wir es ja eine ganze Zeit lang gehalten, unser Gespräch da, und es nahm gar kein Ende. Jeder sagte, oh, jetzt müssen wir so langsam ins Bett, und dann war wieder eine Stunde rum. Also ich habe dich als sehr interessanten Gesprächspartner und sympathisch sofort kennengelernt. Und ja, stell dich doch mal kurz vor. Sag doch mal, was du machst, wie du zum Podcasten gekommen bist. Und klär uns mal ein bisschen auf über deine Person. So. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, dass mir das Blut wieder aus dem Gesicht rauskommt. Du hast mich ja richtig in Scham gebracht hier. Ja, das sind meine Eindrücke gewesen. Das sage ich halt so, wie ich es denke, ne? Ja. Ja, aber ich teile das. Also die Sympathie war auf jeden Fall gegenseitig. Gut, aber genug der Lobhudelei. Wie bin ich zum Podcasten gekommen? Ich glaube, ich wollte eigentlich früher mal gerne zum Rundfunk. Also als ich aus der Schule kam, war mein Gedanke eigentlich, zum Rundfunk zu gehen, und zwar als Techniker, als Tontechniker. Und da gibt es oder gab es damals eine Schule für Rundfunktechnik in Nürnberg. Da hatte ich mich beworben. Die nehmen aber pro Jahr irgendwie bloß 20 Leute auf. Und ich bin natürlich gleich im ersten Aussiebewahlgang rausgeflogen. Also da ging es nicht. Dann habe ich irgendwas studiert, aber mich hat diese Idee Radio machen einfach nicht losgelassen. Insbesondere so Wortbeiträge haben mich immer fasziniert und habe immer viel auch gerne gehört, so WDR 5, Deutschlandfunk, wo eben viel Wort gesprochen wird. Und ich habe mich dann mal mit so einem Wochenendseminar Radio machen beschäftigt. Das ist schon 1998 gewesen, habe ich jetzt mal nachgelesen. Habe dann auch bei einem örtlichen Radiosender, so ein Dudelfunker, habe ich dann mal ein Praktikum gemacht, was aber eher abschreckend gewirkt hat. Aber diese Idee, Radio zu machen, hat mir einfach nicht losgelassen. Und als dann hier ich so ein bisschen in diese Podcasterwelt reingeguckt habe, insbesondere bin ich über diese NSFW-Schiene oder ich weiß nicht, ob einer von euch noch Wolfgang und Wolfgang vom Computer Club 2 kennen vielleicht. Die haben ja auch lange Podcast gemacht, machen es eigentlich immer noch, nachdem sie im Fernsehen aufgehört hatten. Das waren so meine Einstiege. Und ich habe dann viel auch Raumzeit-Podcast verfolgt. Und da habe ich dann so gedacht, das wäre eigentlich auch etwas, was ich selber machen würde wollen. Habe mich aber nicht getraut, weil man weiß ja nicht, wie man jetzt so überhaupt A, mit der Technik zurechtkommt, B, ist man überhaupt ein Gesprächspartner, ist man überhaupt in der Lage, ein Gespräch zu führen, ein Interview zu führen, immer auch eine Frage parat zu haben, also den Fluss irgendwie am Laufen zu halten. Ich habe das dann geübt, quasi bei uns in der Uni, firmenintern, bei der Einführung einer neuen Software in der Datenbank. Da habe ich mit den Teilprojektleitern für diese einzelnen Abschnitte da, habe ich dann solche Interviews geführt, um das sozusagen intern, hausintern zu kommunizieren, und habe da gemerkt, das funktioniert eigentlich ganz gut, und habe mir dann ein Herz gefasst und bin zu unserer Öffentlichkeitsabteilung gegangen und habe gesagt, sowas wie Raumzeit würde ich gerne mit unseren Forschern in unserem Hause machen, und dann hat das seit 2011 so seinen Weg genommen. Ja, da hatte ich jetzt gerade noch irgendwie eine Frage. Du hast doch für die Uni, wenn ich das richtig verstanden habe, Podcasts aufgenommen. Ist das richtig? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, genau. Also die Idee, die ich hatte, war, ich möchte das gerne machen. Also ich habe so einen inneren Drang, zu Podcast oder Radio zu machen, sagen wir es mal so. Und was mir fehlte, war ein Thema, beziehungsweise ein Bündel von Themen. Ich finde Personal Podcasts sehr faszinierend. Also ich höre deinen gerne. Ich höre auch von Daniel Bialas die Labertasche, den Brombeerfalter höre ich total gerne. Das sind ja eigentlich so Sachen, die würde ich nie machen, aber ich höre es einfach gerne. Auch was Michaela und Janette erzählen, ist auch immer sehr interessant zu hören. Und es gibt ja mehrere Personal Podcasts, wo ich immer wieder fasziniert bin, dass mich das so anspricht, aber selber über mein Privatleben zu berichten, das wäre für mich kein Thema. Also das könnte ich nicht. Aber anderen über spannende Dinge erzählen, die ich irgendwo erlebt habe. Also wie ich das letztens gemacht habe, mit einer Hirnforscherin über Hirnforschung zu reden oder Demenz und wie funktioniert das Gehirn eigentlich. Das macht mir Spaß, also so etwas weiter zu erzählen. Ich habe mir schon mal überlegt, wie man das nennt. Ich glaube, ich bin eine professionelle Petze. Ich lasse mir irgendwas erzählen, um es anderen weiter zu erzählen, irgendwie so. Aber wie heißt denn dieser Podcast? Also das ist, der heißt das kleine G, DKG-Podcast. Und zwar, wir sind eine private Universität und von der Geschäftsform her eine gemeinnützige GmbH. Und die Frage dieser Gemeinnützigkeit, also wo wird eigentlich deutlich, dass wir nicht nur für den eigenen Erhalt und für den eigenen Geldbeutel arbeiten, sondern etwas schaffen für die Gemeinschaft, für die, ja, auch für die Steuerzahler letztendlich, die natürlich auch ein Stück Geld wieder über die Landesförderung in das Haus hineinspülen. Also wo wird die Gemeinnützigkeit deutlich? Ich habe das an verschiedenen Stellen so versucht abzuklopfen, aber ich glaube, der Fokus wird dann irgendwann doch auf den Forschungsergebnissen liegen, weil das im Wesentlichen das ist, was eine Universität eben als Leistung sozusagen erbringen wird. Und wie machst du das? Also machst du auch so Gespräche mit den einzelnen wissenschaftlichen Mitarbeitern oder geht das über die PR-Abteilung fixer Text oder wie muss man sich das vorstellen? Ich bin sehr frei in der Art und Weise, wie ich da vorgehe. Ich suche mir meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner selber, gehe auf die zu und sage, aus dem und dem Grund würde ich gerne mit ihnen reden. Teilweise in der Regel machen sie gerne mit. Es gibt eben auch Leute, die haben dann doch ein bisschen Mikrofonscheue und wollen dann doch nichts, was eben auch okay ist. Und ich habe also ich kann da komplett frei gestalten. Also die Öffentlichkeitsarbeit vertraut mir an der Stelle, dass ich nichts Schädigendes abliefere, und ich folge da einfach meiner eigenen Neugier auch. Obwohl, es sind auch schon Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, ich höre da, sie haben da so eine Serie, kann ich da bitte auch mitmachen? Und die nehme ich natürlich auch gerne an, denn da weiß ich, dass da jemand ist, der etwas erzählen will. Ist ja nichts schlimmer, als wenn man da sitzt und möchte gerne von jemandem was hören und der kann dann irgendwie oder will dann nicht so richtig erzählen. Ist natürlich auch doof. Es soll ja auch ein Hörerlebnis, ein schönes Hörerlebnis für die Hörer sein. Wie viele Folgen hast du denn jetzt da schon produziert? Beim kleinen G sind wir, glaube ich, bei 28. Ich muss gerade mal gucken. Ja, genau, die 28 ist fertig, richtig. Und wie kommt das jetzt so an über die Zeit? Weil ich mache ja etwas Ähnliches mit Firmen, oder? Und am Anfang sind immer so sehr große Ressortiments da. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das richtige Medium ist für das. Und dann bringst du sie mal dazu, okay, lass uns das einfach mal ausprobieren, mal sehen, was daraus entsteht. Und nachher werden sie sehr schnell angefressen, nenne ich das. Also jetzt wird gepodcastet, so dass es mir schon fast Angst wird. Alles muss verpodcastet werden, immer sofort. Und also totale Begeisterung. Und die Hörerzahlen nehmen enorm zu bei solchen Sachen. Also ich mache meistens interne Geschichten. Also es kommt unheimlich an bei den Leuten. Wie sieht das im Uni-Bereich aus? Also kommt das Medium an? Jetzt über die Zeit? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich die Zugriffszahlen nicht kenne. Was ich manchmal als Rückmeldung bekomme, ist, dass mir jemand quasi auf dem Flur oder wenn wir in der Cafeteria sind oder so auf mich zukommt und sagt, ich habe gestern diese und jene Folge gehört. Das war ja total spannend. Das sind aber wirklich so eher die seltenen Ereignisse. Ich weiß nicht, ob das im großen Maße wirklich gehört wird. Ich glaube, dass es so ganz, ganz langsam anfängt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, aber im großen Stil ist das noch nicht da, glaube ich. Mhm. Was ich allerdings schon, das fand ich sehr schön, wir haben, die Uni hat so mehrere Standorte. Es gibt also einen Hauptstandort und wenn irgendwelche betriebsinternen Verkündigungen sind, dann finden die also in der Regel auch im Hauptstandort statt. Und es kam dann nach einer solchen Veranstaltung jemand zu mir und sagte, warum ist das denn jetzt hier nicht als Podcast gemacht worden? Dann können das doch die anderen Standorte nachher auch hören. Also die Idee kam gar nicht von mir, die kam, wurde an mich herangetragen. Und der Präsident stand daneben, hörte sich das an und meinte, ja, das wäre ja gar keine schlechte Idee. Also da passiert auch schon etwas unabhängig von mir, wo Leute einfach anfangen, mit der Idee weiterzuarbeiten. Das finde ich total schön. Ja, das ist super. Also wenn es so zur Selbstverständlichkeit wird, dass eben Sitzungen und was weiß ich was, einfach automatisch ist klar, da muss ein Podcast her. Und wenn das so in den Köpfen drin ist, dann ist das Ganze auf dem richtigen Weg, finde ich. Habe ich das gerade richtig gesehen vorhin, dass du Diplom-Statistiker bist? Ja, das ist richtig, ja. Ich würde es gerne aus meinem Lebenslauf rausstreichen, aber ich bin tatsächlich Diplom-Statistiker von der Papierform her, ja. So, und da weißt du nicht, wie die Zugriffszahlen sind. Wie geht das? Ich bin nicht der Admin der Webseite. Ich habe da einen kleinen Bereich, den ich gestalten kann, aber ich bekomme keine Zahlen oder ich habe Zahlen bekommen am Anfang, die aber nur die Zugriffe insgesamt auf diese Webseite, aber nicht auf einzelne Folgen abgebildet haben. Und da kann ich also nur sagen, okay, ich sehe, in diesem Monat ist das die, was weiß ich, fünft häufigst aufgerufene Universitätsseite. Schön. Aber was das jetzt bedeutet für die Folgen, keine Ahnung. Und meine Kollegen sind, warum auch immer, nicht in der Lage, mir diese Zahlen zu geben. Da gibt es Mittel und Wege, da unterhalten wir uns nochmal. Ja, mir ist es ehrlich gesagt auch von den Zahlen her gar nicht so wichtig. Also mir ist es, ich habe es tatsächlich erlebt, dass mir, nachdem ich ein Interview gemacht habe, unten in der Cafeteria-Schlange der Kanzler der Universität auf mich zukommt und sagt, da haben Sie aber ein tolles Interview mit der Person XY gemacht. Da bin ich bald rückwärts umgefallen, weil damit hatte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Das war, glaube ich, irgendwie 3 Tage online und der hat es sofort wahrgenommen und gehört. Und das sind einfach so Momente, da kann mir keine Statistik irgendwie ein schöneres Erlebnis verschaffen. Feedback ist überall das Gleiche. Ja klar, natürlich das Feedback. Und ja, es war natürlich am Anfang auch das Feedback, weil es eben so lange Folgen sind. Also eine Stunde ist schon das Minimum, eher so 1,5 bis 2 Stunden. Und natürlich ist da die Angst derer, die da eher so auf Häppcheninformation schielen, dass sie sagen, das hört doch keiner, das ist doch alles viel zu lang. Ich teile ein Stück weit diesen Gedanken, dass man sagt, ja, ich möchte einfach mal so reinschnuppern und wenn es mich dann packt, dann kann ich mich ja vertiefen, aber ich kann mich nicht wenn ich nicht weiß, ob mich das Thema interessiert, kann ich mich nicht eine Stunde davor setzen oder auf einen iPod mitnehmen oder so. Das will ich irgendwie nicht. Ich kann diese Idee verstehen. Ich habe in Teilen früher auch so gedacht, inzwischen denke ich da nicht mehr so, aber ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wie man an der Stelle vielleicht dann auch eine Lücke füllen kann. Ich habe selber versucht, aus längeren Interviews sozusagen die Highlights rauszuschneiden und dann eine Kurzform zu verdampfen, aber das funktioniert überhaupt nicht. Also der Holgi hat das ja auch versucht und versucht es mit dem Helmholtz-Resonator-Podcast. Da sind auch die Kurzfolgen manchmal genauso lang wie die langen Folgen. Also so richtig klappen tut es bei denen auch nicht. Ich hatte das damals mit großem Interesse gesehen. Also irgendwie so den Elevator-Pitch, also dass man wirklich in 3 Minuten mal was auf den Punkt bringt, das finde ich auch noch sehr, sehr verfolgenswert. Ich habe noch nicht die wirklich knallige Idee, wie es gehen könnte, aber irgendwie da an der Stelle werde ich vielleicht noch mal was ergänzen, glaube ich. Aber du machst ja jetzt einerseits das kleine G, aber du machst ja noch mehr. Podcasts, oder? Ja, also ich mache das kleine G sozusagen als den Universitätskanal. Dann habe ich mit einem Freund zusammen, mit dem Gerrit, angefangen, einen Vorlese- und Gesprächspodcast zu machen. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der hat ein Jugendbuch geschrieben über die Gefahren des Internets, wenn man mal so will. Also eingepackt in eine Geschichte von Liebe und Mobbing in der Schule und so weiter, also junge Leute, die dann lernen, dass im Internet eben auch gewisse Gefahren lauern, in eine so eine Detektivgeschichte verpackt, also eigentlich sehr, sehr nett gemacht. Der hat das damals geschrieben, weil er sagte, ich habe hier immer Azubis, die fragen mich immer und immer und immer wieder die gleichen Basisfragen. Jetzt habe ich das einmal in so ein Buch geschrieben, drück denen jetzt immer das Buch in die Hand und sag so, lies erstmal und dann komm wieder mit deinen Fragen. Und dieses Buch dürfen wir vorlesen. Wir haben also die Erlaubnis von ihm bekommen und wir haben dann jetzt, wir nehmen immer so 10 Seiten oder so, lesen die dann vor und dann diskutieren wir darüber, was wir da gehört und gesehen haben. Das nennt sich GEMA Loom. GEMA ist Gerrit und Martin und das Loom steht für Lesen und mehr. Das ist eben dann eben Vorlesen und Labern, wenn man so will. Aber auch nicht einfach ins freien Dunst, sondern schon an dem Thema. Also wenn es da irgendwie um IP-Adressierung geht und Firewalls und keine Ahnung was, dann reden wir halt genau darüber. Wobei ich GEMA jetzt ja interessant finde. Ja, also ist das unglücklich? Seid ihr deswegen schon mal angesprochen worden irgendwo? Nein, wir sind deswegen noch nicht angesprochen worden. Das sind die Anfangsbuchstaben unserer Vornamen und ich glaube, das ist ziemlich unkritisch. Wobei ich das natürlich auch mit einem gewissen Witz auch gesehen habe. Wir hätten das ja auch MAGE nennen können, aber GEMA ist natürlich irgendwie flüssiger. Kann man sich gut merken, ja, klar. Ja, ich hoffe. Aber dann gibt's ja noch das Radio Mono, oder? Ja, genau. Also das ist dann der dritte Auslasskanal sozusagen. Radio Mono Net ist entstanden, weil ich mit dem Podlove Podcaster Publisher. Wie heißt das Ding? Publisher, herzlichen Dank. Also den PPP experimentieren wollte. Also meine Ursprungsseite radiomono.de ist eine Typo 3 Seite. Da habe ich den Player nur so rudimentär mal eingebaut, aber ich wollte gerne auch mal in den Genuss des kompletten PPP reinkommen und habe dann diese Radio Mono Net Seite aufgebaut mit WordPress und dem ganzen Plugin da. Und dann hatten wir letztes Jahr an der Uni einen Workshop zum Thema Podcast als Mittel zur Wissenskommunikation. Das war, ich hatte da einen Preis gewonnen an der Uni und dann durfte ich mir was wünschen und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir einen Workshop. Und die Uni gesagt, okay, kriegst du deinen Workshop. Und dann haben wir also einen Workshop zum Thema Podcast gemacht. Der ist dann auch auf der Seite Radio Mono Net dokumentiert. Und die ersten 6 Folgen waren im Prinzip die Beiträge, die Redner da bei dem bei dem Workshop gehalten haben. Und dann war da lange Zeit erstmal nichts, aber dann habe ich so nach und nach mir überlegt, ich könnte da auch Content schaffen. Und das ist jetzt so ein bisschen so eine Wundertüte. Also es gibt noch keinen so ganz roten Faden. Im Moment ist so der rote Faden so Expeditionen in die Podcast-Welt, wenn man so will. Oder Vorstellen eben von Podcasterinnen und Podcastern. Ich habe da so ein Label Tonspurhelden habe ich mir ausgedacht, wobei ich hinterher gemerkt habe, das ist nicht gendergerecht, weil die Tonspurheldinnen natürlich da nicht untergebracht sind. Aber das könnte so eine Idee sein. Ich habe von der Republika was gemacht, da habe ich Methodisch Inkorrekt vorgestellt, dann habe ich Omega Tau Podcast vorgestellt. Ich bin also nach Stuttgart gefahren, habe mit denen den ganzen Abend gepodcastet und ich kann mir vorstellen, dass das auch so eine Richtschnur sein könnte. Deswegen auch zum Beispiel dieses Popodest, wo eben dann in ganz kurzer Form die Podcaster zu Worte kommen und man einfach mal so ein Schlaglicht bekommt und hört mal rein, wer ist denn das und was macht er denn eigentlich? Aber ich denke mir, wenn du an der Uni arbeitest und die anderen zwei Projekte klingen ja auch so, dass du es mit in einem Team machst, wieso machst du das Radio Mono so alleine? Ich mache bis auf Gemalum, wo ich eben mit dem Gerät zusammen das mache, mache ich alle meine Projekte alleine im Moment. Also das ist so eine One-Man-Show. Das ist einfach mein Hobby, mein Baby sozusagen, was ich da so pflege. Diese Idee, Sachen aufzuzeichnen also wie gesagt, diese professionelle Petze zu sein, irgendwo was aufzuschnappen und weiterzuerzählen. Da habe ich einfach Spaß dran. Wenn sich irgendwie mal ein Team finden würde an der Uni, wo Leute sagen, oh hier, das würde mich auch interessieren. Ich bin jetzt zum Beispiel angesprochen worden, wir haben da demnächst so einen Öffentlichkeits-, die Uni stellt sich der Öffentlichkeit vor sozusagen, ob ich da nicht auch irgendwas mit der Podcast-Werkstatt machen kann. Das ist noch so in so einer Schwebe, aber das könnte ich mir auch vorstellen. Und wer weiß, ob sich da irgendwas entwickelt. Mal gucken. Und du podcastest nur zusammen mit Leuten von der Uni? Also weil du vorher gesagt hast, wenn dich jemand von der Uni ansprechen würde, das heißt also nur mit Uni-Leuten. Mit uns nicht. Hat er doch schon. Nein, also wir müssen die Kanäle dann auseinanderhalten. Also wir haben einerseits den Kanal Das kleine G. Aha. Das geht also um die Gemeinnützigkeit der Universität. Aha. Und ist das eben das leitende Thema. Ja. Und da sind also Leute, die jetzt nichts mit der Universität zu tun haben. Nein, ich spreche mal mit dem. Das ist mir absolut, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Das ist mir absolut klar. Ich spreche jetzt vor allem das Projekt Radio Mono an. Ja, da sind alle angesprochen. Also ich habe ja jetzt, wie gesagt, mit Methodisch Inkorrekt habe ich gesprochen, mit Omega Tau Podcast habe ich gesprochen. Ich habe vom Sebastian Bartoschek ein Interview, was er mit dem Holger Klein geführt hat, habe ich übernommen. Der hatte ja da so eine Aktion Holgi-Sprech, hatte er das genannt. Da hat er sozusagen Auslasskanäle gesucht, wo er dieses Interview, was eigentlich im Ruhrbarone-Blog schriftlich veröffentlicht wurde, dann auch nochmal akustisch veröffentlichen lassen wollte. Das habe ich gemacht. Also da bei Radio Mononet ist alles möglich. Da sind auch Experimente möglich, zum Beispiel eben Popodest, also wo ich gar nichts frage und die Leute einfach nur reden. Also da rede ich auch gerne mit dir, Rico. Gar keine Frage. Also bin ich jetzt gerne Zeit zu haben dafür. Ich spreche natürlich jetzt noch einen anderen Punkt an. Wie du ja mitbekommen hast, suchen wir Leute. Wie wär's, wenn du so bei uns und so? Du, Rico, wenn er das Radio Mono gerne im Team machen würde, würde es auch Radio Stereo heißen. Ja, wir können das auch umbenennen, kein Problem. Radio Quattro wäre das dann ja schon quasi fast. Ja, Radio Quattro. Also du weißt ja, ich bin ja schon mal in der Postshow vom PodUnion, wo war das Magazin oder war das in irgendeiner Postshow bin ich ja schon mal reingeraten und ich finde diese Idee der Vernetzung sehr sehr interessant. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit zu sagen, kann man da nicht was Gemeinsames machen? Jetzt ich habe da das große Arbeit oder was? Nö, gar nicht, gar kein Aber. Ich habe mit dem Jan von dem Grundrauschen auf dem Podstock gesagt, wir bilden das wir bauen jetzt hier den Ruhrgebietscluster auf. Da gibt es auch einen Aufruf auf Radio Mononet. Da ist aber auch noch gar nichts passiert. Also hat sich noch niemand gemeldet. Ich habe überhaupt kein Problem damit, zu sagen, okay, wir versuchen uns da irgendwie zu vernetzen, und ich überlege tatsächlich, ob ich bei der Portunion irgendwie beitragen kann, auf eine Art und Weise, die jetzt mir jetzt, also die, wo ich zwar in eine Verantwortung hineingehe und sage, also du willst zu einem Zeitpunkt X irgendeine Sendung machen und da brauchst du das Material, aber ich dann eben auch ein bisschen Freiheit habe zu sagen, wann ich das mache. Also das ist ja ein Freizeitvergnügen und es darf jetzt nicht dann irgendwie in einen gewissen Stress ausarten. Aber da bin ich ganz offen, da können wir gerne nochmal in Ruhe drüber nachdenken, wie man da irgendwie was gemeinsam machen kann. Wunderbar, dann haben wir das jetzt auch auf Band. Details folgen. Ja, das muss ich noch gerade sagen. Also wir haben die Aufnahmetaste gedrückt, Martin. Diesmal Beweise. Nee, aber ich habe das eben heute erst auf deinem Blog gesehen, wegen ich nehme das Wort Cluster nicht gerne in den Mund, aber dass ihr da versucht, etwas zu organisieren. Jetzt hast du gerade gesagt, da hat sich noch niemand gemeldet. Gibt es denn, welche Gegend umfasst das? Das musst du mir als Schweizer also erklären, weil ich bin nicht Deutsch und so. Was gehört alles dazu? Das Ruhrgebiet ist sicherlich auch für Schweizer ein Begriff. Also das große Gebiet, wo früher Stahl und Kohle. Ich denke nur an Tagebau, aber ich denke mir, da ist mehr als nur Tagebau. Tagebau sind das sind die großen offenen Löcher, wo Braunkohle gefördert worden ist. Das ist aber eher so im Raum Köln. Okay. Im Ruhrgebiet ist die Steinkohle gefördert worden oder wird auch noch in ganz kleinen Mengen gefördert. Da geht's aber, das ist der Untertage und so. Das ist Untertage, okay. Genau. Da wird also eingefahren in den Berg hinein und das wird dann da herausgeholt. Das sind diese Türme mit den großen Rädern oben drauf, Rico. Jetzt habe ich Windräder, die gefördert werden. Also ich stelle mir jetzt eine Landschaft vor mit ganz vielen diesen Türmen und so. Das ist das Ruhrgebiet. Ja, so ist es früher auch gewesen, aber inzwischen ist ja Stahl und Kohle aus dem Ruhrgebiet mehr oder weniger abgezogen. Also wir haben ganz viele ehemalige Betriebe, ehemalige Zechen, ehemalige Stahlerzeugung oder auch Kokshütten und so. Also es hat einen riesen Strukturwandel gegeben oder es ist noch dabei, diesen Strukturwandel durchzuführen. Das Ruhrgebiet hat viele, viele Arbeitsplätze verloren und musste sich in den letzten Jahren ziemlich neu erfinden. Das klappt erstaunlich gut. Also da muss man schon sagen, passiert eine Menge. Nicht alles ganz ohne Reibungen, aber dafür, dass eben so ein Stahlbetrieb, wo mal früher 6.000 oder 8.000 Leute gearbeitet haben, dann quasi von einem Jahr aufs andere zumacht und die Leute dann auf die Straße gesetzt werden. Das hat schon, also man hätte da auch noch viel mehr Probleme erzeugen können. Irgendwie ist das ganz gut abgefedert worden. Ja, also dieser Großraum, der im Prinzip den Lauf der Ruhr ab Dortmund bis Duisburg, wo die Ruhr in den Rhein mündet, sozusagen umfasst. Das könnte das Cluster-Ruhrgebiet werden. Wer denn da aus der Ecke überhaupt funkt, also Podcast macht, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Da müsste man auch erstmal noch so ein bisschen gucken. Ja. Mein Mietpodcast wäre ja Achim. Zum Beispiel, dann gibt es einen Ruhrpod noch. Auch immer noch aktiv. Ja, da gibt es diesen Podcast mit Doppel-T, da könnte man auch den gibt es auch, genau, Pod. Ja. Ja, das, also Jan und ich, wir haben das im Prinzip als so eine wilde Schnapsidee ohne Schnaps entworfen. Und also wenn man sich da irgendwie ein oder zweimal im Jahr mal zusammensetzt und einfach so sich gegenseitig ein bisschen erzählt, was man denn eigentlich jetzt gerade so tut oder welche Erfahrungen mit welcher Aufnahmetechnik gemacht hat, das kann ja auch nicht schädlich sein. Einfach. Ich denke, solche Aktionen sind sehr wichtig, aus dem Grund heraus jetzt nicht nur, dass sich die Bestehenden treffen, sondern eben auch eine Anlaufstelle geben zu können für Leute, die mit dem Gedanken spielen, sie würden gerne anfangen und mal irgendwo so einfach die Grundfragen zu machen. Also ich stelle einfach fest, dass sehr viele Leute sich einfach nicht getrauen, und wenn du mit den Leuten ein bisschen sprichst und auch ein bisschen motivierst, dann kommen wieder neue Podcasts, und das ist ja alles, wir wollen ja so viele Podcasts wie möglich haben. Und da ist so ein Treffen sehr extrem wichtig. Was ich sowieso jetzt auch bei diesem Cluster wichtig fände, wie findet man Leute aus seiner Gegend? Also es wäre mal interessant, irgendwie zu wissen oder als Podcaster sich irgendwo zu melden und zu sagen, gut, ich komme aus Lemgo, wenn ich es möchte, natürlich nur, aber dass man mal irgendwie so ein Verzeichnis hätte irgendwo, so. Dass man, das hatte der Brombeerfalter gesagt, der ist mit seinem Fahrrad runtergefahren, kam durch Hannover und in dem Moment hat hier der, wie heißt er denn noch gleich, jetzt komme ich nicht drauf, ein Podcaster oben aus Hannover angefangen, bei ihm im Kopfhörer zu sprechen und sagt, das wäre total cool gewesen, weil er wusste, der wohnt in der Nachbarschaft. Ne? Und sowas, das fände ich mal interessant, zu wissen, wo kommen die Podcasts weg oder hat einer von euch eine Idee, ob man vielleicht sagt, okay, über die Postleitzahl vielleicht und Podcast, ob man irgendwie googeln kann oder ja, was hätte man für Ideen, sowas zu finden? Es gab ja diverse Initiativen, solche Karten zu machen, also dass jeder Podcaster sich einträgt und dann hast du seine Übersichtskarte und dann siehst du, was so in der Gegend ist, oder? Soviel ich weiß, ist aber noch keine Karte wirklich entstanden, also brauchbar geworden. Also zum Beispiel Ralf, also die Wikigeeks haben also etwas versucht, also aus dieser Ecke. Dann den Pott, wie sehr? Keine Ahnung. Also es gab so diverse so Geschichten. Und soweit ich das mitbekommen habe, scheuen sich die Leute einfach dort ihre Adresse oder irgendwelche Angaben anzugeben. Also man muss sich das ein bisschen überlegen. Wir möchten ja eigentlich auch bei der Podunion eine Karte machen, jetzt nicht über die einzelnen Podcaster, sondern über die einzelnen Cluster. Also wo gibt es irgendwo, wo ist von mir aus gesehen der nächstmögliche Stammtisch oder was auch immer, oder? Das einzutragen. Und da habe ich auch drei Cluster angefragt, hey, hätten gerne Daten, würdet ihr das machen und so. Ja, nein, das ist vielleicht nicht so gut. Und darum haben wir es auch wieder nicht gemacht. Ja, ich finde das extrem schade. Ja, wirklich. Es reicht ja zu wissen, okay, der Bobson Bob kommt aus OWL. Punkt. Ja. Reicht. Das reicht absolut und dann soll er auf deine Seite gehen und findet irgendwo deinen Twitter-Account und kann dich antweeten oder sonst genau. Was. Also das ist dann nicht das Problem. Aber man muss ja nicht wirklich die genaue Straßenadresse und Telefonnummer eingeben. Also ja, Quatsch, oder? Naja, die hast du ja sowieso auf dem Blog irgendwo. Ja. Ja, eben. Also ich habe die bei der Popodest-Sammlung der Kurzvorstellungen, wenn ihr diese Seite anschaut, da ist auf beim Eintrag, beim Namen steht auch der Twitter-Handle dabei und hinten auch das Land und die Stadt, wo die Person herkommt. Und wenn man da quasi diese Einträge von hinten, von rechts nach links liest, dann hat man schon eine ungefähre Vorstellung davon, wie sich das lokal eigentlich verteilt. Das finde ich eine ziemlich interessante Darstellung. Deswegen habe ich das auch so gewählt. Also bei uns, bei der Podunion zum Beispiel auch, da haben wir die Podcaster-Seite und da wäre ja eigentlich auch ein Platz vorgesehen für die Adresse und da können die Leute reinschreiben, was sie wollen. Und es gibt ein paar ganz wenige, die da irgendwo auch die Stadt eingetragen haben. Wir müssen sie gar nicht, aber die meisten tragen nur das Bundesland für die Schweizer, den Kanton ein. Noch genauer wollen sie es nicht ausgeben. Das finde ich ein bisschen schade. Zumal im Impressum der Seite müsste es ja sowieso genannt werden. Ja gut, in der Schweiz musst du das nicht, aber bei den anderen findest du das sowieso raus, wo das ist. Und ich habe immer irgendwie so das Gefühl, dass sich die Leute scheinbar die schämen über ihr Produkt oder irgend sowas. Also ich bin doch irgendwo stolz auf mein Produkt. Wenigstens ich, vielleicht sonst niemand, aber ich bin stolz auf das Produkt, also das, was ich da so von mir gebe. Das darf doch jeder wissen, wer ich bin. Also das ist doch kein Problem. Es ist ja mal so, spätestens, wenn du die Folgen online stellst, musst du ja auch davon überzeugt sein, sie online zu stellen. Sonst machst du was falsch, wenn du das nicht bist. Naja gut, es gibt auch Leute, die möchten halt gerne nicht unter ihrem Klarnamen veröffentlichen. Das kann man auch respektieren und das ist dann auch okay. Nur letztendlich solche Cluster oder Erfahrungsaustauschtreffen leben ja von den Leuten, die sagen, ich möchte da jetzt was kennenlernen oder so. Ja. Ich möchte da aktiv drauf zugehen und letztendlich ist es ja dann die Sache derer, die da selber anfragen, dass sie dann eben kommen können. Ja, und gerade als Cluster kannst du natürlich auch eine neutrale Adresse nehmen, also dass es nicht auf eine Person bezogen ist, sondern sonst irgendwie, oder? Also auf einer Webpage, so dass trotzdem ein Ansprechpartner da ist, dass man sagt, hey, wir treffen uns alle 3 Monate da und da. Und dann kann man die Leute live treffen. Das ist auch wieder etwas anderes, so dass man sich trotzdem zu erkennen gibt. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt sowas ausruft hier, gut, wir möchten im Ruhrpott so ein Cluster machen oder wir wollen uns da regelmäßig treffen, dann ist es wichtig, das nicht nur auszurufen, denn du musst schon auf die Leute zugehen, sonst wird sich da nicht viel tun, schätze ich. Das ist richtig, das glaube ich auch. Du musst also explizit, musst du die Leute ansprechen und anschreiben und dann hast du tatsächlich eine Chance da. Ach, und wenn es erstmal nur 5 Leute sind, ist doch gut, ne? Ja, ich nehme mir da euren OWL-Cluster zum Vorbild. Das sieht ja eigentlich ganz nett aus. Und wenn das nicht ganz so weit weg wäre, dann würde ich mich da sogar noch als Gast einladen und bei euren Treffen dann auch mal teilnehmen. Ja, es ist jetzt zum Herbst hin, treffen wir uns noch einmal in Bielefeld. Und ich freue mich schon richtig, ne, die alle mal kennenzulernen, weil ich ja ganz neu dabei bin. Und ich finde das eine ganz tolle Sache, ja. Oh, vielleicht Bielefeld ist ja vielleicht noch so erreichbar für mich. Da konnte ich ja noch mal schwach werden. Aber ich fahre ja auch erstmal noch nach Berlin. Da freue ich mich ja, den Rico zu treffen beim Podlove Podcaster Workshop. Ah, sehen wir dich in Berlin? Also sehen wir uns in Berlin? Du bist sicher da? Das ist mein Plan, ja. Ich habe ein Zimmer gebucht und Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, ja. Ja, super. Freue mich drauf. Ich werde vielleicht auch kommen. Meine Cousine, die wohnt ein bisschen südlich, 50 Kilometer südlich von Berlin. Da könnte ich also unterkommen. Und die wollte ich schon lange mal wieder besuchen. Ja, und werde vielleicht auch kommen, ja. Das ist toll zu hören, schön. Ja, dann haben wir ja schon eine kleine Truppe. Ja, wenn wir kleines jetzt, Cluster. Wenn jetzt keiner mehr Fragen an den Martin hat, dann könnten wir ja zum nächsten Thema, oder? Ja, darf ich nochmal Werbung machen für den 3.10.? Natürlich, klar. Also wie ich vorhin in dem Einspieler schon sagte, ein Treffen von Wissenschaftspodcastern, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, wir hatten letztes Jahr einen Workshop und im Februar, glaube ich, oder im April, also Anfang des Jahres hat der Florian Freistetter auf Twitter so lakonisch fallen lassen, man könnte ja mal ein Treffen von Wissenschaftspodcastern machen, eben auch zum Gedankenaustausch, ne? dieser Cluster-Gedanke, was machst du, wie geht's bei dir und so weiter. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, Mensch, das ist doch sowas Ähnliches, wie wir es letztes Jahr hier gemacht haben. Ich biete einfach die Uni quasi nochmal an als Ort, an dem man das machen kann. Und das hat jetzt so langsam Gestalt angenommen und das wird ein Treffen sein am 3.10. Da kommen die Leute von Methodisch Inkorrekt, Omega Tau Podcast ist da. Ist natürlich jetzt die naheliegendsten. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade gestern hat sich noch jemand angemeldet von der Uni Innsbruck. Die kommt auch extra und guckt nach. Ich fängt nämlich gerade an mit einem neuen Podcast, heißt glaube ich Zeit für Wissenschaft, wird Ende September seine ersten Folgen haben, also ist ganz, ganz frisch und kommt und lässt sich inspirieren oder inspiriert uns, also das ist ja immer auf Gegenseitigkeit. Am 3.10. in Witten und alles andere kann man auch auf Radio Mononet nochmal nachlesen. Danke. Wird es da irgendwelche Aufnahmen geben oder sonst irgendwas, das ihr veröffentlicht oder sowas, weil das klingt extrem spannend, nur dummerweise produziere ich keine Wissenschaftspodcasts. Wir haben tatsächlich vor, die Vorstellungsrunde ganz am Anfang und auch das Feedback am Ende des Tages als Podcast zu fassen. Das war die Ursprungsidee. Und gerade in dieser Woche ist noch eine weitere Idee dazu gekommen, dass wir versuchen, das auch live zu streamen, sodass also auch aus der Hörerschaft, die dann nicht vor Ort sein kann, vielleicht Fragen und Input an den Tag oder an die Leute, die in Witten zusammen sind, eingesammelt werden kann. Und ich habe hier Rede mit, wo wir nun auch gerade drüber reden, angefragt, ob es möglich wäre, diese Veranstaltung zu unterstützen. Und ich habe 2 wunderbare Menschen da kennenlernen dürfen, die Kimi und den Werner. Die sind so auf diese Idee eingestiegen, dass sie gleich ein komplettes Studio für den Tag eingerichtet haben. Wenn ihr mal in den Baum nach unten geht, Studio 12 ist schon vorbereitet für den 3.10. Ich hoffe, dass das alles auch funktioniert und ich das auch richtig bedienen kann. Aber ich bin da schon sehr zuversichtlich. Und dann wird es eben ein Livestreaming geben, ob es den ganzen Tag übergeht oder ob wir uns dann auch mal eine Pause gönnen, wo wir sagen, jetzt reden wir auch mal off-air. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Das muss ich erst noch mit den Beteiligten besprechen. Aber wir wollen versuchen, dann auch möglichst weit dieses Ereignis irgendwie zu streuen. Ja, so lasst uns das unbedingt wissen, so die Details, Streaming und bla bla bla bla bla, dass wir das auch promoten können, weil ich finde das sehr spannend und wenn ihr das live macht, werde ich da möglichst zuzuhören, wenn ich mir nicht Zeit habe. Super, was gern. Ist denn das für ein Wochentag, der 3.10.? Ich weiß es gar nicht. Das ist ein Freitag, aber in Deutschland ist es ja der Feiertag, der Einheitsfeiertag und da hoffen wir, dass das dann für die meisten auch einzurichten ist. In der Schweiz ist es leider kein Feiertag und ich muss unterrichten, also ich kann nicht permanent zuhören, aber auch in den Pausen immer mitzuhören. Wir streamen live direkt in den Unterrichtssaal. Ah, das könnte ich eigentlich auch. Ich hau den Stream auf die Lautsprecher im Unterrichtssaal und dann hört die ganze Klasse zu, da muss ich nicht unterrichten. Gute Idee, das mache ich. Hey, das ist eine super Idee. Weiß nicht, was meine Schüler dazu sagen, aber das werden wir jetzt sehen. Bei uns sagt man aus der Not eine Tugend. Das ist bestimmt didaktisch wertvoll, ja. Okay, wir sind gespannt, was da für ein Feedback kommt. Und wegen den ganzen Studio-Geschichten und so weiter, falls ihr da Fragen habt, wir hatten da einige Erfahrungen, wir können euch da auch gerne unterstützen. Ja, gerne, danke, da komme ich auch gerne drauf zurück, wenn ich Bedarf habe. Werner und Kimi haben mich jetzt schon so gut eingeführt, ich bin im Moment sehr zuversichtlich, aber wie heißt es immer so schön, der Teufel ist ein Eichhörnchen und irgendwas geht da natürlich nicht. Man denke nur an das Kilohertz-Fiepen in Almke. Das war ja auch irgendwie alles vorbereitet und dann platzte dann die Technik im letzten Moment dann doch. Was ist mit den Eichhörnchen? Ja, das war klar. Das musste von Martin jetzt kommen. Ist so ein Spruch, ne? Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo das herkommt. Gibt es da nicht einen Podcast drüber, der Sprüche oder Aussagen? Mal suchen. Gute Frage. Also, ich kenne nur Wortspiele aus der Hölle vom Daniel Bialas. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. Beim letzten Mal, da war ja der Dirk da. Und der ist ja von Daimhard. Das ist, was ich gesagt hatte, dieser Linux-Podcast, in Anführungsstrichen. Ja. Und der hatte also mitgeteilt oder es wurde bekannt, dass der Roman weg ist. Und der ist wieder aufgetaucht, Rico? Ja, also es war ein ziemlicher Schock. Also nachdem wir letztes Mal aufgenommen haben, also wir haben Donnerstag aufgenommen, am Montag habe ich die Nachricht gehört, dass eben Roman verschwunden ist. Roman ist eben der Co-Podcaster, Co-Moderator von Daimhard. Und ich fand das so für mich so im ersten Moment, wie kann ein erwachsener Mann einfach so verschwinden? Und als dann Dirk auch erzählt hat, dass er auch mit der Familie von Roman gesprochen hat und die auch nicht wissen, wo er ist, und er bereits 24 Stunden nicht aufzufinden ist, fand ich, oh, hoffentlich ist da nichts passiert und so. Und dann hat Dirk auch aufgefordert, dass wir die Suchmeldung, also wurde dann auch von der Kantonspolizei gesucht und dass das über Twitter und so weiter weitergegeben wird. Ja, umso mehr Leute das natürlich irgendwie mithelfen, umso besser. Und ja, alle haben sich sehr Sorgen gemacht. Auf Daimhard wurde auch die Kommentarfunktion abgeschaltet und Dirk hat natürlich richtigerweise die Leute auch immer darauf aufmerksam gemacht, nicht an Dirk Informationen zu geben, sondern direkt an die Kantonspolizei, weil das ist relativ schwierig, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich habe jemand gesehen am Flughafen, der sieht so aus. Was machst du damit? Das muss schon professionell gehandelt werden und auch eingestuft werden, ob das ein Hinweis ist, der augenswert ist oder nicht. Na, auf jeden Fall hat er dann vorgestern, also anfangs dieser Woche, habe ich Dirk nochmal angesprochen, ob jetzt Roman schon aufgetaucht ist, und dann hat er gesagt, nein und so. Und eigentlich habe ich Dirk vorgeschlagen, hey, komm doch nochmal bei uns, vielleicht können wir das Thema nochmal thematisieren. Wollte Dirk natürlich aus verständlichen Gründen nicht, weil ja, es fährt natürlich ein, wenn einfach ein guter Freund plötzlich verschwindet und so weiter. Und heute Morgen kam die Nachricht, dass Roman gesichtet wurde in Olten. Und zwar von Leuten, die Roman kennen und die haben sich mit ihm unterhalten. Also es scheint relativ gesichert zu sein, dass das auch wirklich Roman war. Also das heißt mal auf jeden Fall, Roman geht's gut, also soweit mal erlebt. Und ja, von dem her, man muss, wenn Roman, also wenn man ihn sieht, muss man nicht mehr zur Polizei sowas, das hat sich jetzt erledigt. Und ich finde es einfach mal auf jeden Fall toll, dass es, weil ich hatte schon Angst, dass Timehard natürlich den nicht mehr gibt, den Podcast. Und ich denke mir, wir können uns jetzt wieder freuen auf weitere Folgen von Timehard. Ja, ich habe das jetzt gerade eben erst gelesen durch diese Info jetzt im Trello, aber finde ich schon. Ich hatte das erst so ein bisschen, aber das war ja richtig ernst, dass er weg war. Ne? Das war ziemlich ernst, ja. Und die Frage ist natürlich, was jetzt passiert ist, aber da kann natürlich vieles passiert sein im Sinne auch, also bis zu, ja, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, in meinem Fall, dass mir einfach die Decke auf den Kopf fliegt und ich einfach sage, hey Leute, lasst mich in Ruhe und mich irgendwo zurückziehe oder sowas. Das vielleicht heißt, wenn auch sowas, du mal weg keine bist, Ahnung. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann bist nee, du um mich muss man sich nie Sorgen machen. also vielleicht so etwas oder vielleicht war ja auch mal wirklich was oder vielleicht hat er sich verliebt in irgendwen oder keine Ahnung. Hauptsache, er ist geht uns auch aber an. Eben, es ist genau. Natürlich den Leuten natürlich schon ziemlich eingefahren im Moment und das verstehe ich natürlich schon, weil natürlich alle irgendwo gedacht haben, um Himmels Willen, vielleicht ist auch etwas passiert. Und naja, das war ja. Aber stand da nicht auch, dass er sich immer noch bei der Polizei melden sollte? Also, dass. Ja, aus dem Grund heraus nur er, wenn er sich meldet, kann, die Suchanfrage bei der Polizei aufheben. Oder du kannst nicht einfach hingehen und sagen, jetzt suchen wir ihn nicht mehr. Das muss er machen. Nee, das ist klar. Aber wenn er doch in Kontakt wieder mit seiner Familie steht, haben die ihm das doch mit Sicherheit mitgeteilt. Ich weiß eben nicht, ich glaube nicht, dass er schon mit der Familie in Verbindung steht, sondern nur, er hat sich da scheinbar bei Freunden irgendwo gemeldet. Ah, okay. Und die haben gesagt, hey, ihm geht's gut. Jetzt wahrscheinlich hat Roman gar noch nicht mitbekommen, dass er gesucht wird. Jetzt wäre es einfach wichtig, dass er sich, weil sonst wird er irgendwann mal verhaftet oder sowas, das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Sondern dass er einfach der Polizei sagt, hey, ist alles okay, ich bin wieder da. Da bin ich ja mal auf den Podcast gespannt, in dem er das Ganze auflöst. Wahrscheinlich hat er da irgendwo nur eine riesen Hangover-Party gefeiert. Kann auch sein. Die Frage ist natürlich, ob es wirklich auflöst. Also muss er ja nicht. Wichtig ist einfach, es wird ziemlich sicher wieder eine Timehard-Folge geben. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Ja, und ich habe es mir jetzt vorgenommen, regelmäßig zu hören. Wäre wirklich schade. Schön, dass du wieder da bist. Und als Schweizer natürlich sowieso. Wir haben so wenige Schweizer Podcaster, dann können wir nicht auch noch Leute irgendwie verlieren. Das geht ja schon mal gar nicht. Ja, gehen wir zum nächsten. Würde ich sagen, da haben wir Neuigkeiten von Auphonic. Da gibt's ein Update und zwar die Leveler Desktop App 1.3. Und da hat's am 7. September wohl im Blog eine Mitteilung gegeben, dass es ein Update gibt für die Windows und für die Mac App. Ja, was ist denn da Neues oder was gab's nur Bugfixes oder was ist da passiert, Rico? Also es gab ganz viele Bugfixes. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen schneller geworden bei mir. Also finde ich recht gut. Es gab so vier Hauptthemen, die angegangen wurden bei diesem Update. Das eine ist, die Mac-Version ist jetzt auch für das zukünftige Betriebssystem okay. Konnten wir natürlich noch nicht ausprobieren oder ich konnte das noch nicht ausprobieren, weil, naja, also ich lade mir da keine Betas drauf auf meine Maschinen. Also werden wir sehen und ich glaube auch, dass das aber funktionieren wird. Wichtiger ist allerdings, oder der wichtigste Punkt überhaupt für mich ist, es hat jetzt eine Auto-Update-Check-Funktion drin. Das heißt, in Zukunft, wenn man mit dieser Applikation arbeitet, checkt sie automatisch im Hintergrund, bin ich noch aktuell oder nicht und zeigt das einen an und man kann immer noch wählen, will ich jetzt updaten oder nicht, weil bei diesen Auto-Update-Geschichten ist es ja immer so, die kommen immer im falschen Moment, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, aber so, dass ich wenigstens weiß und so, dass man nicht immer wieder selbst nachsehen muss. Also das finde ich schon eine wichtige, kleine, aber wichtige Funktion. Wie haben die das denn bisher mitgeteilt? Nur über den Blog oder auch Twitter? Nur über den Blog, ja. Und du musst so selbst den Update-Check anstoßen. Ja. Und das ist natürlich, das hast du natürlich immer wieder vergessen. Ja. Na, ganz klar, dann guckst du nach 2-3 Wochen und dann, ach, das gibt's ja schon eine ganze Zeit, ja. Na, sauber. Und dann gab es noch jetzt eine Funktion, die habe ich nicht ganz kapiert, für was sie zuständig sein soll, nämlich Fade In und Fade Out. Also man kann so in Millisekunden angeben, dass eine Datei ausfadet, respektive ein, also lauter wird am Anfang oder am Ende leiser wird. Könnt ihr euch vorstellen, für was man das brauchen kann? Ja, das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Ich fange schon an, in das Intro reinzusprechen oder lasse das Intro schon laufen, während ich mich noch von den Hörern verabschiede. Und dafür ist die Funktion mit Sicherheit gedacht. Ja, aber da bin ich mit, das habe ich mir eben auch überlegt, weil die vierte Funktion ist ja eben die Unterstützung von Intro und Outro. Die gibt es ja online schon eine ganze Weile. Und das Problem, wo ich immer wieder fand und auch schon mit Georg mehrfach durchdiskutiert habe, weil ich mag das auch so, dass so das Intro überblendet in das gesprochene Wort. Und da hat immer Georg gesagt, das ist schwierig, weil das kann man nicht genau einstellen und. Und da habe ich mir das auch überlegt, dass das diese Funktion wäre. Ich habe es aber noch nicht getestet. Das wäre, wenn es wirklich so ist, das wäre natürlich geil. Weil dann könntest du ein fixes Intro-Outro eingeben und dann einfach das, was du gesprochen hast, rüberlassen und das Programm macht automatisch so ein Übergang. Ja, ich gehe schwer davon aus, dass das ist, weil ich habe das jetzt schon öfter mal getestet gehabt mit dem Multitrack. Das ist ja noch in der Beta-Phase und da halt entsprechend Intro-Outro reingepackt und so. Und hatte da auch mit Georg hin und her geschrieben bezüglich dem Problem, dass er dann das halt total verhackt. Und das haben die gefixt, zumindest für die Online-Version, dass du ein Intro und Outro schon laufen lassen kannst oder einen Sound oder Musik oder was auch immer und der dann nicht diese Stelle total verhackt, weil er da versucht irgendwie rumzuleveln dann. Ja. Und das, denke ich, hat er dann entsprechend auch in dieser Desktop-App gepackt. Interessant, muss ich mal austesten. Also falls irgendjemand von unseren Hörern das schon ausgetestet hat, melden. Und natürlich einfach schlichtweg, wir wissen ja, dass Georg zuhört. Georg, kommt doch einfach vorbei und erklär's uns. Wäre viel einfacher. Du weißt, Podcaster und Text, das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Du musst uns das verbal erklären. Ist ja kein Problem. Komm vorbei. Ja, das wäre schön. Und falls du Lust hast, im Team zu arbeiten, Georg, das sowieso. Aber da haben wir Georg schon mehrfach darauf angesprochen. Und ach, ja. Er kommt uns hin und wieder mal besuchen, das reicht doch auch. Das ist doch nett von ihm. Ja, gehen wir zum nächsten rüber. Da habe ich jetzt noch was, ich glaube vom Rico auch. Der Gemeinderat von Konstanz geht jetzt dauerhaft online. Was bedeutet das? Also das Internet ist doch voller Möglichkeiten, oder? Ja, ich bin so zufälligerweise über diesen Artikel in der Stuttgarter Nachrichten gestolpert und da wurde erklärt, dass eben Konstanz hat jetzt scheinbar vom letzten November bis Juni einen Pilotbetrieb, also einen Pilotversuch gemacht und hat die Gemeinderatssitzung auf Video aufgenommen und das online gestellt. So, große Podcast und. Und jetzt kam das scheinbar so gut an, bei der Bevölkerung, dass sie das nun weitermachen. Was ich, als ich das im ersten Moment gelesen habe, fand ich, gibt's denn das nicht schon viel mehr? Bin dann auch ein bisschen herumgesurft. Nee, das gibt's nicht. Es ist nach wie vor so, dass irgendwo die ganzen Politiker und so weiter Sitzungen machen. Und es ist ja eigentlich für die Bevölkerung fast nicht möglich, diese Sitzungen mitzuverfolgen, obwohl sie das ja sehr wichtig sind und die Politiker bekommen ja auch das Geld dafür. Das sind ja Themen, die die Bevölkerung befassen und alle motzen dauernd darüber, dass die Leute politverdrossen sind, weil sie gar nichts mitbekommen. Aber scheinbar sind die Konstanzer so ziemlich die einzigen, die irgendwo auf die Idee kommen, mal einen Podcast zu machen, so dass die Bevölkerung überhaupt zuhören kann oder zusehen kann in diesem Fall. Und mir ist schon klar, dass das im Detail natürlich, dass es jetzt sehr einfach klingt und im Detail natürlich schon gewisse Probleme gibt, weil man muss natürlich auch darauf aufpassen, wegen Persönlichkeitsschutz und gewisse Daten dürfen nicht einfach so wiedergegeben werden und. Aber das sind Details, also das ist doch keine Sache. Und ich finde es einfach, also das soll jetzt nicht gegen die Konstanzer sein, sondern für die Konstanzer ein Riesenlob. Aber für alle anderen, wo ich einfach finde, wieso ist das heute nicht schon Standard? Und wieso haben wir nicht, und da meine ich jetzt nicht spezifisch die deutsche Regierung, weil die Schweizer sind da auch nicht besser als die Österreicher, wieso machen die nicht endlich mal ein Gesetz, dass jede Gemeinde, jedes Hinterkauf und natürlich rund bis zum Bundestag und so weiter, dass die öffentlichen Sitzungen einfach auf Podcast aufgenommen werden sollen. Das ist doch kein Problem heutzutage. Oder bin ich da falsch gewickelt? Ich finde, das ist auch unser gutes Recht, das zu hören, was da so besprochen wird. Würde mich auch interessieren, weil wenn ich so eine Liste sehe, wenn ich weiß, heute war Gemeinderatssitzung zum Beispiel oder irgendeine Sitzung, ist ja egal, sehe so die Listen der Themen und dann sehe ich, hey, klar, das ist ein Thema, das mich interessiert, dann würde ich mir das vielleicht auf dem Weg zur Arbeit anhören, was es da zu sagen gab. Also ich bin dann auch auf die Seite von Stuttgart gegangen und dachte, hey, das muss ich sofort ausnutzen. Jetzt muss ich halt leider doch ein bisschen über die Konstanzer wettern, weil, also Punkt 1, die Seite ist eine Katastrophe. Nach langem Suchen habe ich dann irgendwo eine Überschrift gefunden. Dann heißt es, ja, nächste Sitzung, was weiß ich, ist in 2-3 Wochen. Da kommen dann die Podcasts hin. Dann fand ich, ja, okay, wunderbar. Wo sind die von der letzten Sitzung? Und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Video, der um eine Sitzung ging, wo es zum Thema, da haben sie diskutiert, Zulassung von Ganzkörperbadebekleidung. Dachte ich, aha, ist ja ein lustiges Thema, würde mich interessieren, also sofort angeklickt. Also entweder darf man den in der Schweiz nicht aufrufen. GEMA geschützt. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich habe eine Stunde gewartet. Also nebenbei habe ich natürlich etwas anderes geschaut, aber da kam nichts. Und da fände ich, hey Leute, bitte, ja, wo sind wir dann? Also liebe Politiker, kommt doch einfach mal im 21. Jahrhundert an. Es ist halt doch nicht so einfach, Rico, sonst gäbe es doch deinen Podcast. Dann frag doch die ganzen YouTuber und Podcaster, wie man das macht. Wir wissen, wie man das macht. Leute, Kapitel wir helfen euch gerne. Ja, aber vielleicht ist das ja, vielleicht wollen sie das gar nicht. Die sagen, wer schreibt die Shownotes? Nee, pass auf, die sagen nur, die wer haben, schneidet das? Die sagen nur, die haben eine Gemeinderatssitzung. In Wirklichkeit gehen die dann in die Eisdiele, ja? Schleppern da ihr Käppchen und tun nämlich nur so. Und kassieren Steuern von uns. Ja, das, so sieht's doch aus. Du, das ist gut möglich. Ich habe von einem Bekannten erfahren, da gibt's, oh, ich hoffe, die hört jetzt nicht zu, dem seine Frau ist in so einem Elterninitiativen Beiratsvorsitzende, schieß mich tot, und die machen auch irgendwie einmal im Monat oder zweimal im Monat machen die dann so eine Sitzung, und das Erste, was sie machen, ist, in der Mitte vom Tisch bringt jeder 10 Süßigkeiten mit oder 5, die werden da erstmal ausgeschüttet und dann wird dann den ganzen Abend da Süßigkeiten gefressen und sich über irgendwelche Themen unterhalten. Ich bin gerade erst zu einem beigetreten. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Ja, sehr gut. Ich dachte schon, ich muss noch was tun. Ja, aber ich begreife nicht wirklich, also ich arbeite auch bei einem Kunden, der hat, da fand ich so witzig, dass ein Kunde, der arbeitet, also hat weltweit Vertretungen. Oder? Und dann ist es immer relativ schwierig, wenn du etwas kommunizieren musst. Und dann wurden immer Sitzungen gemacht, halt hier in der Schweiz, wurden ellenlange Protokolle geschrieben und erwartet, dass das dann die Asiaten und Amerikaner lesen. Umgekehrt natürlich genau das Gleiche. Die Asiaten und die Amerikaner haben Sitzungen gemacht, ellenlange Protokolle geschrieben und das in die Schweiz geschickt und erwartet, dass die Schweizer lesen. Natürlich hat das kein Arsch gelesen. Und dann fand ich irgendwo, hey Leute, wieso nehmt ihr das nicht auf? So ein paar Kapitelmarken rein und so je nach Themen, ist auch keine große Geschichte. Ein Riesenaufwand. Jetzt haben wir das trotzdem aber mal angefangen. Ja? Und jetzt sind alle fasziniert, dass die Firma plötzlich informiert ist, weil die Leute das wirklich anhören. Ja? Eben noch in der Hausefahrt oder so im Mittag oder während der Arbeit oder sonst irgendwas, hören die da in einzelne Themen rein. Nicht die ganze Sitzung, das ist langweilig, aber weil du eben Kapitelmarken machst. Und weil ich finde, das ist so kein Aufwand, weil die meisten, also jetzt bei diesem Kunden zum Beispiel, die meisten Sitzungen finden sowieso online statt, also weil die Leute auch hier in der Schweiz betreut sind. Und da musst du nur auf den PC die Aufnahmesoftware mitlaufen lassen. That's it! Ja? Nein, sie schreiben lieber irgendwo, stellen eine Sekretärin an, in diesem Fall war es ein Sekretär, der irgendwo einen Tag lang arbeitet, um ein vernünftiges Protokoll zu machen, wo ich finde, der wird ja nicht arbeitslos jetzt, weil jetzt sind das einfach nicht mehr Protokolle, sondern Shownotes. Aber, und nicht mehr so lange. Aber jetzt wird es einfach auch gelesen, weil es ist doch einfach langweilig sonst. Und das, so geht es doch auch irgendwo bei den Sitzungen, öffentlichen Sitzungen bei der Verwaltung und bei den Politikern. Auch da, ich denke, ich bin überzeugt, das sind spannende Sachen, die die Leute anhören würden und sich auch durch das besser informieren würden und durch das würde es auch bessere Abstimmungen respektive Wahlen geben und die Leute werden besser informiert. So. Ah. Jetzt hast du dir die Antwort ja gleich schon gegeben. Die wollen doch. Ja, ich habe auch schon direkt einen neuen Podcast für dich. RMR, Ranten mit Rico. Nee, ich höre ja auch jetzt auf. Ich habe ja schon im Vorgängerprojekt Podcast, wo es ja genau um so Themen ging, lange darüber gerantet, dass das nicht gemacht wird und da jetzt die Piratenleiter untergegangen sind, wird es da auch nichts mehr weitergeben, aber ich werde einfach irgendwann aufhören, Steuern zu zahlen, wenn die Leute nicht endlich mal aufwachen. Aber das Thema ist für mich abgeschlossen. Du zahlst Steuern? Bis jetzt, ja. Ist ja eben ja keine gute Idee. Okay, ich dachte, die Schweizer müssten keine Steuern zahlen. Nee, das sind die Liechtensteiner. Nee, wir müssen ja, auch genau. So viel für eine Portion Pommes frites ausgeben. Ja, weil das Öl bei euch so teuer ist. Also das sonst noch irgendwelche Vorurteile, die du jetzt gerade anbringen willst? So, nee, wir gehen jetzt mal weiter zu den Highlights, würde ich sagen. Aber weil wir Gäste haben, fangen wir mal mit den Gästen an. Der Ron, hast du uns ein Highlight mitgebracht? Irgendein Podcast, den du gehört hast oder was du uns empfehlen möchtest? Also da ich momentan halt einfach sehr, sehr beschäftigt bin, normalerweise ist es ja so, ich bin ja Softwareentwickler von Beruf und habe dann eigentlich den ganzen Tag 10 Stunden lang Zeit neben dem Programmieren, mir Podcasts anzuhören, was ich auch immer mache. Jetzt durch den ganzen Stress in der Firma komme ich kaum dazu, weil ich kaum am Rechner sitze. Deswegen habe ich euch jetzt kein aktuelles Beispiel mitgebracht einer Empfehlung, aber was bei mir immer im Podcatcher ziemlich weit oben steht, wenn eine neue Folge rauskommt, diese zu hören, sind die Mikrodilettanten. Die kann man eigentlich immer empfehlen, das sind so die All-Time-Favorites, die höre ich sehr, sehr gerne. Und wer die noch nicht hört, kann mir nicht vorstellen, dass das viele sind, hört da auf alle Fälle mal rein. Die Jungs sind echt lustig. Also mir sind die schon ganz, ganz oft irgendwie zu Ohren gekommen, aber ich habe es wirklich, ich muss es jetzt sagen, ich habe es noch nicht gehört und werde das wohl wirklich mal tun. Ja, Martin, was hast du denn? Das ist jetzt auch ein bisschen spontan, aber ich habe, ich suche hier gerade den Namen, leider finde ich ihn gerade nicht. Ich habe auf dem Podstock 2014 den Simon Dückert kennengelernt und der macht einen Podcast, der nennt sich Knowledge on Air. Da versucht er zu dokumentieren, wie es möglich ist, für Firmen oder firmenintern Wissen per Podcast zu vermitteln. Das erinnert mich sehr an das, was Rico gerade gesagt hat. Und zum Beispiel die Folge 7, Wissenstransfer mit Multimedia, die habe ich mit großem Interesse gehört. Und insgesamt gibt es 10 Episoden und ich habe bisher in die, die ich reingehört habe, immer mit großer Freude reingehört. Also das wäre eine tolle Empfehlung. Oh ja, das müsstest du uns mal aufschreiben, wie das geschrieben wird vielleicht. Dann können wir das mit eintragen am Blog. So. Ja, kann ich gerne in den Chat reinschreiben. Das wäre super. Ja, gut, Poughkeepsie. Jetzt sage ich Poughkeepsie, dann kommen wir nicht mehr durcheinander. Ja, ich glaube, den nächsten wieder, also ich sehe gleich das nette Mädchen, das kann nur von dem Martin kommen, ne? Ist das richtig? Das könnte korrekt sein, wenn du das Gleiche siehst wie ich. Ja. Wir hatten schon lange kein YouTube mehr in den Empfehlungen drin und wir hatten schon länger keine weibliche Podcasterin mehr. Die letzte drin, hattest du gebracht, ne? Glaube ich auch. Das war, genau, ist schon ein Weilchen her. Und ich mag Kelly, also es geht um Kelly. Mrs. Vlog ist ein recht großer Vlog, also ein YouTube-Channel. Man muss sie mögen. Das ist wie immer so, wenn man Erfolg hat, die einen mögen sie, die anderen nicht. Sie hat so ein bisschen schrägen Humor und eine schräge Ausdrucksweise. Und ich mag das zwischendurch, wenn ich mal ein bisschen abschalten möchte und mal konzentriert etwas anschauen möchte, dann sind das ihre Vlogs, die sie da raushaut. Und im aktuellsten Film hat sie sich mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ruhiger zu Wort gemeldet. Sie wird da natürlich, wie so ziemlich alle anderen YouTuber auch, ziemlich heftig angegriffen über die Kommentare. Was da ja über Kommentare abgeht, das ist ja fern von gut und böse. Ich habe das Glück, dass ich dank Google nicht mehr kommentieren kann in meinem eigenen YouTube-Channel, weil sonst hätte ich auch schon ein paar Mal ein bisschen Antworten gegeben, aber so ist es auch gut. Und sie hat dann ein bisschen erzählt, eben, dass da hinter einem YouTuber auch ein Mensch steckt und dass gewisse Dinge halt einfach nicht unbedingt sein sollten. Muss man sich mal anschauen. Und vielleicht mal, sie macht da immer, sie Kelly kommentiert, das ist so eine Kategorie in ihrem Vlog drin, und da kommentiert sie dann jeweils Kommentare aus ihrem YouTube-Channel. Und da sind Dinge drunter, die sind fern von gut und böse. Macht sie das Englisch? In amerikanisch wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie? Nee, die spricht Deutsch. Ah, Deutsch? Ja? Ja. Gut. Doch. Okay. Muss man sich mal anschauen. So mein Tipp ist, nicht nur eine Folge oder nur die ersten 30 Sekunden anschauen, weil dann schaltest du wieder raus. Man muss ihr schon mal so 2-3 Folgen Zeit geben, sich an sie zu gewöhnen und ihre Art, wie sie das macht. Und wenn man es dann mag, wie ich, ist genial. Und die hat doch ein paar 100.000 Views pro Folge. Die macht das nicht schlecht. Okay. Mal wieder was zu gucken. Genau. Ja. Im Doppelten. Ja. Okay, dann fragen wir den Rico jetzt als nächstes. Was hast du uns mitgebracht? Ja, das ist jetzt ein Riesensprung von Kelly zu den Ketzern. Und niveaumäßig ein Riesensprung. Sind die nicht so hübsch? aber naja, ich bin so per. Also ich habe diesen Ketzer 2.0 Podcast mal gesehen und die haben so ein Logo, wo so ein Kreuz drin ist, das durchgestrichen ist mit Kopfhörern drin. Und ich habe mir so irgendwie vorgestellt, ja, da wird einfach über die Kirche gelästert und. Und da stehe ich eigentlich nicht so drauf, weil, ja gut, ich bin Buddhist und überzeugter Buddhist, also ich bin ein religiöser Mensch, nicht für die katholische Kirche, da könnte ich auch motzen, aber trotzdem, Religion ist mir wichtig und fand irgendwo, das ist nichts für mich. Dann habe ich aber irgendwie, und zwar wegen Christian, der hat ihn mal empfohlen, habe ich den trotzdem mal reingehört. Und fand dann, hey, das Ding ist wirklich gut. Weil es geht hier nicht einfach um Motzerei, sondern es wird sehr detailliert auseinandergenommen, die verschiedenen Aspekte, und es wird darüber diskutiert, wieso und warum und was für Möglichkeiten es gibt und die verschiedenen Religionsformen und so weiter und so fort. Also nicht einfach ein blödes Gemotze. Sehr gefallen hat mir die letzte, ich glaube, das ist die aktuellste Folge, die sie rausgebracht haben. Da haben sie über Abtreibung gesprochen. Und das war wirklich extrem spannend, weil sie wirklich die verschiedenen Aspekte gebracht haben. Also darf eine Frau oder ein Paar darf abgetrieben werden während der Schwangerschaft, wenn man zum Beispiel feststellt, das Kind wird behindert sein. Darf man das oder darf man das nicht? Und das ist gar nicht so eine einfache Frage Ende des Tages. Und das finde ich, das ist eine gesellschaftspolitisch sehr wichtige Frage, und die haben das sehr ausführlich und detailliert diskutiert und ich fand das sehr, sehr spannend. Und ja, ich kann deshalb nur diesen Podcast absolut empfehlen. Also auch für religiöse Menschen ist Ketzer 2.0 absolut zu empfehlen. Nämlich, ich denke mir, wichtig dabei ist es einfach mal, die gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen. Und natürlich auch aus ethischer Sicht und so weiter, das zu sehen. Einen absoluten Daumen hoch für mich. Für mich gehört dieser Podcast auf jeden Fall unter meine Top Tens. Sie sind auch in der Pottunion, oder? Weil mir kommt das irgendwie bekannt vor, Ketzer 2.0. Da weißt du mehr als ich. Weil ich meine, von dem Podcast schon mal gehört zu haben und auch mit meinem Arbeitskollegen, der strengst katholisch ist, darüber gesprochen zu haben und gesagt haben, okay, das soll er sich trotzdem mal anhören. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Anmeldungen auch von religiösen Podcasts und auch von gegen, aber die Ketzer 2.0 ist mir so noch nicht bekannt, aber wäre natürlich äußerst erfreut, wenn sie das sehen. Jetzt muss ich sagen, es kann natürlich auch sein, wir haben momentan 60 Anmeldungen, die noch nicht online sind. Und das liegt nicht nur an mir. Himmels Willen. Vielleicht ist er da dabei, also bin ich nicht so sicher. Also falls nicht, ist er herzlich eingeladen, bei uns auch mitzumachen. Ich kann es aber auch verwechseln, kann auch sein, dass ich es einfach nur im der Hörsuppe gesehen habe oder so. Also ich kenne ihn von der Hörsuppe. Christian hat den mal empfohlen, darum habe ich da mal reingehört. Ja, das hat er bestimmt. Dann hast du es da gesehen. ja, wie gesagt, alle fleißig anmelden und ein bisschen Zeit mitbringen, dann wird das schon. Dann darf der Bob auch noch ein Highlight mitbringen. Ja, ich habe, also mein zweitliebster Technik-Podcast kommt jetzt gleich nach geektalk.ch, höre ich gerne Geek Week. Und zwar ist das auch ein internationaler Podcast von Frederik, Markus und Jean-Claude. Die sind verteilt in Amerika, in der Schweiz und in Deutschland. Und die reden halt in wöchentlichen Folgen über verschiedensten Technikkram. Also alles durch die Bank. Sie sind auch an keinen, was ich sehr schön finde, sind an keine Hersteller irgendwie gebunden. Die nehmen durch die Bank wirklich alles, was neu ist, was interessant ist. Und das wollte ich einfach mal sagen. Ich habe den schon lange, lange gehört. Ich denke, es gibt auch nicht viele, die das nicht kennen, das Geek Week. Aber ich wollte es hier einmal sagen, weil ich habe die letzte Woche wirklich gar keine Podcasts gehört. Und das ist einer der wenigen, die ich sofort höre, wenn die raus sind. Und deswegen habe ich ihn hier einmal vorgestellt. Ja, also für die Leute, die Geek Week nur noch nicht kennen, hört da mal rein. Es ist wirklich interessant. Die dabei genau, haben. Die machen jetzt aber 2-3 Wochen Pause und dann sind sie aus Deutschland und zweimal Amerika. Ja, genau. Du hörst den auch? Ja, sicherlich. Ja. Auf jeden Fall. Und der Jean-Claude Frick, der hat mit mir ja, als ich den Geek Talk gestartet habe, habe ich mit ihm mal begonnen und ja, dann später nicht mehr. Guck, das sind Insiderwissen, das wusste ich gar nicht. Siehst du? Und jetzt verbreiten wir das über die Portunion. So sieht das nämlich aus. Großen. Genau. So, jetzt muss ich das mal wegklicken und dann gucke ich mal und sehe, wir sind durch. Wir sind durch mit unseren Themen, mit unseren Highlights und ja, der Abend ist leider auch schon wieder vorbei. Also unsere Aufnahme wird jetzt so langsam dem Ende entgegengehen. Dann will ich noch mal kurz fragen, ob noch jemand irgendwie was hat von euch an Themen. iPhone 6, Netflix und was war das vierte? Apple Watch, genau. So, nee, ja. Hatten wir nicht noch das Thema Podfy? Podfy? Genau, es wurde gefragt, ob wir das mit reinnehmen wollten. Irgendjemand hat ja gesagt, aber das Thema ist nicht drüber gewandert. Stand nicht auf meinem Plan. Also Ron, wir machen das ganz einfach. Wir nehmen Podfy in die nächste Sendung und dann kommst du wieder dort rein und dann kannst du uns das detailliert erklären. Und dann haben wir jetzt gleich einen Cliffhanger für die nächste Sendung. Also nächstes Mal reden wir mit Ron über Podfy. Das hört sich spannend an. Und die Apple Watch. Nee. Nicht mit mir, nur mit dir. Ja, wir können ja gleich in der Nachshow noch so ein bisschen Postshow, danke für den englischen Ausdruck, noch ein bisschen drüber fachsimpeln. Aber jetzt bedanke ich mich dann erstmal auf jeden Fall bei unseren Gästen. Einmal beim Ron, danke, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank, war wie immer sehr bequem bei euch und bin immer gerne hier. Ja, der Martin Rützler, schön, dass du es noch kurzfristig geschafft hast, in unser Studio zu kommen. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr die Tür geöffnet habt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Also die Tür hier ist immer offen für dich. Ja. Danke. Bedanke ich mich beim Poughkeepsie. Anwesend. Danke dir und den Hörern, die es so lange ausgehalten haben. Schon wieder 10:30. Ja, die Zeit rennt. Ja. Und Rico, danke dir auch. Ja, ich danke unseren Gästen natürlich, für sie da sind. Und ich hoffe bei beiden, dass wir sie nicht mehr lange Gäste nennen müssen, sondern Teammitglieder. Mhm. Ich bedanke mich natürlich auch bei Poughkeepsie und natürlich ganz herzlich bei Bob für die nette Moderation und auch beim Chat, der mich wie immer fleißig abgelenkt hat von den Themen. Vielen Dank dafür, hat schon wieder mal sehr Spaß gemacht. Alle Hörer und wünsche weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Von PodUnion, die Podcast-Community.